Da kann man mich doch gar nicht hören, wenn ich zurückgehe. Richtig, das ist der Sinn dabei. Drop the Drama 164 mit der neuen Aufnahmefläche. Ich bin jetzt immer so rot, wenn ich hier rede, deshalb bin ich das Mirko ist ganz rot, wie ein Indianer. Ja, die neue Aufnahmefläche heute mal exklusiv da für Sie. Ja, ich muss erstmal so ein paar Sachen runterreden hier, die ganz wichtig sind. Organisatorische Angelegenheiten. Wir müssen jetzt ganz viel Off-Topic sprechen. Am Anfang, in der Mitte, am Ende und auch zwischendrin. Nein, geh mal bitte, ich muss das ja erstmal hier regeln. Was musst du denn regeln? Also ganz wichtig ist... Du hast noch gar nicht die Zuhörer begrüßt. Hallo. Ganz wichtig. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das ist alles. Jetzt habe ich extra hier so eine große Showtreppe aufgebaut und du sagst einfach nur Hallo. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Zum Beispiel Bonjour Armbanduhr. Der ist ja deins. So, auf jeden Fall für alle Hörer auf der offiziellen Dropkick Drama-Seite www.podcast.com. Ist das überhaupt legal, die Adresse so zu verwenden? Was sagt denn eigentlich die Firma World Wrestling Entertainment Incorporated dazu? Die sagt einfach nichts zu, die hat da nichts zu sagen. Die wissen das bestimmt noch gar nicht, aber nee, wenn ich denen einen Tipp gebe. Könnte da was passieren? Dann nee, kann auf jeden Fall so. Das ist auf jeden Fall für alle offiziellen Hörer unseres Podcasts. Das ist ja hektisch. Nee, ich muss das jetzt reden. Du musst das regeln. Was musst du regeln? Es ist die offizielle 164. Für alle Hörer, die jetzt allerdings auf der neuen Website wrestling-fieber.de sind, ist das Ausgabe 1. Eine geschnittene Version unseres Original-Podcasts. Was wird denn rausgeschnitten? Die guten Stellen werden rausgeschnitten? Alles, was nicht zum Thema Wrestling ist. Dieser Anfang. Das heißt, es gibt eigentlich nur eine zweiminütige Sendung. Das ist richtig. Genau. Ja, das ist ja schade. Handelt sich dann um 2 Minuten. Auf jeden Fall, so ist das dann. Und, welche Ausgabe haben wir jetzt? 164? 164 im Original Drocky Drama. Das heißt, Kosmos und WrestlingFieber.de Kosmos ist es die allererste Ausgabe. Man könnte auch sagen, die... Tick-Tack. Willst du irgendwas lesen? Ich habe gerade überlegt, wie man das am besten... dann rechnen kann. Man muss dann immer quasi Dropkick Drama minus 163. Ja, wir sind auf seiner, so auf zwei Ebenen senden wir jetzt. Das ist quasi schon die zweite Dimension. Und als nächstes, wenn dann die Zuhörer alle auch ihre Brillen bekommen haben, gehen wir in die dritte Dimension. Ja, da wir ja jetzt wieder zurückgehen an den Anfang mit Ausgabe 1, fangen wir mal an mit einem Review der WrestleMania Revenge Tour vom April 2006 mit Mr. Kennedy gegen Gregory Helms. Nee, also erstmal sollen wir sagen, wir sind wieder im Studio bei Oma. Das ist langjährigen WWE-Podcast Rock Drama Hörern bekannt für einige der besten Ausgaben ever. Wir haben übrigens in der ersten... Also Ausgaben haben wir hier ja relativ wenig, obwohl die Studiogebühren relativ hoch sind. Ja, Oma kassiert da immer ordentlich ab. Wurde eigentlich schon der Witz der Woche angekündigt? Nee, den gibt's aber ja nur für die offiziellen Hörer. Die anderen sind inoffizielle Hörer? Die haben ist das eigentlich auch illegal, wenn man inoffiziell ist? Bei uns nicht. Ach so. Okay. So, wir haben heute auf dem Plan, CM Punk hat ja den Titel gegen John Cena gewonnen. Wir haben das gerade gesehen. Das war ja jetzt vor kurzem der Money in the Bank Pay-Per-View. Ja, Thomas verwirrt jetzt alle ein bisschen. Wir sind natürlich schon etwas weiter. Wie weiter? WWE Tables, Letters and Shares, der letzte WWE Pay-Per-View. Wir haben doch gerade erst... Der letzte WWE Pay-Per-View des Pay-Per-View-Jahres 2011. Wir müssen einen guten Eindruck machen, Thomas. Ausnahmsweise einmal. Das kann nicht sein. Das schaffen wir nicht. Aber wir haben doch gerade erst John Cena gegen CM Punk in Chicago gesehen. Das ist richtig. Thomas hat sich die WWE Money in the Bank DVD sogar gekauft. Ausnahmsweise mal. Ja. Mit diesem netten Spoiler auf der Höhle. Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, wie toll es da ist, wenn man den Sieger des Main Events direkt auf der Höhle vorne verrät. Kannst du dich an das Originalposter zum Pay-Per-View noch erinnern? Was war das denn eigentlich? Oh, Money in the Bank. Ich meine, das könnte natürlich auch so eine Aufnahme sein, wo er mal irgendwann John Cena überrumpelt hat und sich einfach den Titel geschnappt hat. Nee. War nicht. War nicht das Original. Nee, das war... Man sollte dazu sagen, auf dem Cover von Money in the Bank sieht man CM Punk, wie er den Titel jubelnd in die Höhe reißt. Und ja, zu dem Zeitpunkt hatte aber John Cena noch den Titel. Ja. Du meinst nicht, dass es in der Storyline vorher mal irgendwann bei Monday Night Raw, dass er ihn überrumpelt hat und sich dann den Titel geschnappt hat? Nee, das ist definitiv ein dicker Spoiler, selbst wenn von der Sendung vorher war, wo ich mich nicht dran erinnern könnte. Was war denn das Originalposter? Ja, wir haben überlegt. Ich glaube, das war sowas ganz Komisches. Ich habe gerade Kofi Kingston im Kopf, ich bin mir nicht sicher. Kofi Kingston war bei dem Raw Money in the Bank. War das nicht so ein comicartiges Teil? War da nicht Rey Mysterio irgendwie mit... Nee, das war 2010. Nee, das war TLC 2010, glaube ich. womit wir den Übergang schon fast geschafft hätten. Ja, weil TLC 2010, da hatte ich nämlich die das Cover vorhin, als wir kurz in der Stadt waren, oder in einem Laden da, nicht in der Stadt, da hatte ich das von 2010 und da war Rey Mysterio auf dem Cover, das ist so ein gelbes Cover. Okay. Wer war denn 2011 auf dem Cover? Von der TLC? Ja. Da war CM Punk drauf und dann gab es da diese Ice Cream Bar am Stiel. Also Eis am Stiel? Und genau. Was war mit dem Eis am Stiel? Auf dem Eis am Stiel waren die Symbole für Tables, Ladders and Chairs drauf. Also Tische, also Stühle, Leitern. Sehr, sehr schön gemacht. Tische, Leiter, Stühle. Absolut zu empfehlen. So, auf jeden Fall TLC 2011, Tables, Ladders and Chairs vom 18.12.2011 aus Baltimore, Maryland. Aus Hast du denn den Pay-Per-View gesehen? Arena. Ich habe den Pay-Per-View natürlich gesehen, ja. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ach, hör auf. Ah, dafür habe ich aber Wertung. Nein, natürlich habe ich ihn gesehen. Aber so. Ich habe ihn mir nicht live angeguckt, ich habe einen Replay gesehen. Hast du live geguckt? Nee, nicht wirklich. Teilweise. Wie teilweise? Wie geht das denn? Bist du eingeschlafen oder was? War so langweilig? Also der Mittelteil war ja wirklich ein bisschen langweilig. Ich bin bei Mark Henry und hier Dingens so ein bisschen eingeschlafen, Big Show. Das war ja Match Nummer 7, das war ja schon ziemlich gegen Ende. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich darf heute auch wieder meinen eigenen Bericht verwenden. Den kann man nämlich auf wrestlingfieber.de auch sehen. Mein TLC-Kurs. Wieso kann man denn deinen Bericht sehen? Ja, weil ich Was hast du denn eigentlich mit dieser Webseite zu tun? Ist das deine Webseite? Ja, das ist meine Webseite. Ich arbeite da nur für. Wie viel, arbeite wie, damit. Wie viel Geld kriegst nee, du denn davon? Ich bekomme natürlich nichts für. Das ist ja Wieso der, das denn nicht? Das ist ja der Scherz daran. Muss man was? Muss mich gerade mal via Audio-Podcast beschweren. Ich möchte doch jetzt bitte auch ein bisschen Gehalt. Was muss man denn bezahlen, um die Webseite lesen zu können? Gar nichts. Aber ich weiß das gar nicht. Es gibt da momentan so... Nee, wobei, ich darf das eigentlich auch gar nicht verraten. Darfst du es nicht verraten? Letztlich ist das auch wieder egal, wenn sobald dieser Podcast glaub, für alle zu hören ist... Ich glaube, das war die erste und letzte Sendung. Sobald dieser Podcast für alle zu hören ist, ist eh die Website offen. Ich weiß es noch nicht genau. Also für sowas bin ich auch nicht zuständig, aber die wird wohl kostenlos sein. Wieso bist du nicht... Also wenn die kostenpflichtig wäre, das wäre ja genauso ein Betrug wie bei Ringside. Genau. Deshalb... Ich glaube, das war die erste und letzte Sendung auf dieser. Aber dann kann ich wenigstens auch zwischendurch mal einen Witz erzählen. Ich erzähle mal einen Witz folgendes. Ich muss mal nachdenken. Das kann man da jetzt auch schlecht rausschneiden. Ich möchte mich übrigens gerade mal für alle Leute, die sich jetzt schon beschweren, ich entschuldige mich. Ich habe Thomas Wofür? Extra darauf hingewiesen, dass wir nicht so viel off-topic reden sollen. Aber, pass auf, einen super Witz kann man ja erzählen. Ja. Also ich habe einen Witz als Frage. Du musst mitmachen. Ach ey. Also. Wir verzweifeln wir jetzt. Lass mich mal überlegen. Thomas kriegt den Witz nicht mehr auf die Reihe. Ich muss mitmachen. Wir stehen vor dem Abgrund. Ja. Wie heißt ein Hirte, der seine Schafe verprügelt? Haben wir das nicht schon mal? Hau mal raus. Wie heißt es denn? Nee, wenn wir das schon mal haben, müsstest du es ja wissen. Los. Hatten wir noch nicht. Na, wie heißt es denn? Ich weiß nicht. Ein Hirte, der seine Schafe verprügelt. Der los. Ja, wie heißt das? Los, sag. Ein Mähdrescher. Das ist ein guter Witz, finde ich. Den haben wir doch noch nicht. Also da kann mir doch jetzt keiner sagen, dass das mal rausgeschnitten werden muss. Das muss wirklich rausgeschnitten werden. Ist so ein super Witz. So, und es hat ja auch einen gewissen Bezug zum Wrestling, weil es ja auch um Prügeleien geht. Ja. So, wir fangen jetzt mit TLC an. Es war quasi schon ein Wrestling-Witz. Ja, wir haben natürlich wieder das Video-Package am Anfang. Diesmal so ein bisschen auf Weihnachten gerichtet. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, ein Video-Package im Podcast. Das kann man doch nur hören. Auf jeden Fall. Dieses Video-Package, das war so ein bisschen weihnachtlich. Das war so als Gedicht, schön mit Reimen in Bezug auf Wrestling. Das war, glaube ich, so ein bisschen aus Sicht vom Weihnachtsmann. Ja. Dann kommt Opening Pyro und am Kommentatorenpult erstmal nur Jerry Lawler und Michael Cole. Booker T wird ja heute noch ein Match haben. Ist daher erstmal nicht dabei und Jim Ross haben wir leider auch nicht dabei, warum auch immer. Booker T war den ganzen Abend nicht dabei, oder kam er zum Schluss dazu? Nee. Ich meine, ich weiß nicht, ob er dazu kam, aber das ist wahrscheinlich der war, glaube ich, der war gar den ganzen Abend nicht dabei. Der war nicht da. Nee. Michael Cole und Jerry Lawler allein am Pult. Ja. Das könnte grauenhaft werden, war letztlich so weit, dass man das noch ertragen konnte. Ja, bis zum Schluss. Also am Ende war es ganz schlimm, fand ich. Aber es ich ist sowieso nicht erinnern, meistens was, schlimm. Der Untergang. Also im Main Event fand ich das ganz furchtbar. Die haben viel zu viel immer über Booker T gesprochen, statt über die eigentlichen Matches. So, Vicky Guerrero wünscht uns erstmal allen schöne Weihnachten und bringt dann ihren Klienten hier raus, ihren Dolph Ziggler, ihren United States Champion. Der trifft ja im Opener auf Zack Ryder. Island IZ. Wie war das nochmal? Long Island. Ja, genau. Ja, genau, was ist das? Apropos, ich habe letztens noch was von Long Island gelesen. Da gibt es so eine Mörderserie da. So ein Serienmörder. Ich habe letztens noch was von gelesen. Da musste ich nur... In echt Island. Jetzt oder irgendwie in der Krimiserie? Nee, in echt wirklich. Ja, da wurden jetzt nach und nach also Knochen und all solche Sachen von vielen, vielen Frauen gefunden, so an der Küste, aus mehreren Jahren. Und du meinst, Zack Ryder ist der Mörder? Da gehe ich mal nicht von aus. Wie heißt es denn jetzt? Long Island I.C.? Long Island I.C. Zack Ryder. Wofür steht denn das I? Ja, das ist... Sie ist für Zack, aber das I, sie. Das klingt einfach gut. Wollen wir uns darauf einigen, es klingt einfach gut. So. Ich finde es nicht, dass es gut klingt. Long Island I.C., Zack Ryder klingt gut. Zack Ryder ist okay als Name, aber dieses Long Island I.C., wir haben ja jetzt auch Stunden überlegen müssen, um uns überhaupt wieder daran zu ändern, wie das heißt. Das spricht nicht, nee, also für mich das spricht nicht da für mir den fiel, mir fiel das Long eigentlich nur nicht ein. Ja, das war ja, ist ja auch schwierig zu long. Es hätte ja auch Short Island. Ich werde jetzt mal diese Long Island IC Bewegung machen und Thomas dabei gegen den Kopf hauen. Ist das mal eine Idee? Das machen wir nicht. Sonst erzähle ich nochmal zwei Witze, obwohl jetzt fällt mir keiner mehr ein. Das ist blöd jetzt. War das jetzt schon der Witz der Woche? Aber ich erzähle dann nochmal was mit einem Mähdrescher. War das jetzt schon der Witz der Woche? Das habe ich dir letztes Mal für einen Witz erzählt. Ja, auch irgendwas mit Schafen. Habe ich schon, den Physikerwitz erzählt? Wir machen weiter. Achso. Ja, und Zack Ryder besiegt Dolph Ziggler via Rough Rider, damit Titelwechsel, neue United States Champion Zack Ryder. Sehr, sehr unterhaltsamer Opener, muss ich sagen. Und relativ lange. Ja, ist richtig. Ich habe leider keine Zeit. Was hast 10 du Minuten, also ich habe bis auf beim letzten Match habe ich es vergessen, aber ich habe mir mal von bis aufgeschrieben und das ging 10 Minuten und 26 Sekunden. Das ist genau richtig gewesen. Und das war ein hervorragender Opener. Ja, war sehr, also sehr Dolph Ziggler, das kann, wissen wir ja, aber hier haben wir auch gesehen, dass Zack Ryder wirklich im Ring sehr, sehr gut ist. Ja, also die Chemie zwischen den beiden stimmte. 1A. Ich würde mal sagen, so 3-3-4 Sterne. Ich habe dem auch 3-3-4 gegeben. Ja, ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Wertung aufgeschrieben, ich habe das so ein bisschen verpennt. Ich habe mir 3-3-4 gegeben, deshalb war ich gerade überrascht, dass wir exakt dieselbe Wertung haben. So, wir sehen Backstage Booker T und Alicia Fox, die beiden Schwarzen aus der WWE. Da ist jetzt so ein bisschen unangenehme Stille. Müssen wir das rausschneiden? Man sollte dazu sagen, Mirko kommt nicht aus dem Osten. Und er hat mit dieser Gruppe, die da ja wohl irgendwo aus Brandenburg kommen, die? Ist das so? Ich glaube wohl, war das nicht so? Die kommen auf jeden Fall aus überall her. Da sind ja ganz viele Leute, die da... Ja, nee, ich will ja auch nichts jetzt gegen Leute aus dem Osten sagen. Ich will nur sagen, zufälligerweise die Gruppe da, diese drei, die kommen, glaube ich, aus Brandenburg. Ich höre nicht zu diesem Nazi-Trio. Ich habe die in keiner Weise unterstützt und das war gerade nicht diskriminierend gemeint. Ach so. Aber trotzdem hat Mirko über die Neger gesprochen. Das gibt jetzt einen Ärger. Ja, ich glaube, das wird nicht online gestellt. Das geht gar nicht. Nach der ersten Sendung wurden wir direkt gebannt. Abgesetzt. Mist. Ja, so kann es gehen. Das ist so ein bisschen hier wie die Urban Wrestling... Wie heißt das? Urban Wrestling Federation? Ja, das hast du ja auch mal angeguckt. Ne? Ich habe die ersten beiden Pay-Per-Views gesehen und den zweiten. Da war ein sehr interessantes Match von diesem... Der in der WWE, Ricky Ortiz, der ja, man muss ja ECW sagen, diese Urban Wrestling Federation, die ist ja irgendwie, die vereint ja irgendwie Wrestling mit Hip-Hop, oder nicht? Habe ich das richtig gelesen? Ist das irgendwie mit musikalischen Klängen zum Match oder irgendwie sowas? Nö, also gerappt hat da keiner. Gerappt hat da keiner. Nein, okay. Aber es war so dieses Gimmick, Gangster hier und Gangster da. Hast du übrigens, wo du gerade sagst, Gangster-Hip-Hop? Gangster. Hast du gelesen in, ach nee, du hast die Welt jetzt nicht mehr abonniert. Ich habe heute Morgen war in der Welt ein Artikel, ich glaube im Frankfurt-Teil, da ist ein Gangster-Rapper zu, ich glaube, 8 Jahren Haft verurteilt worden. Der hat wohl sein Gangster-Image zu ernst genommen und der hat irgendwie einen Überfall auf einen Geldtransporter organisiert. Aber ich kannte den Namen nicht, war irgendwie so Xantal oder so. Ich hatte den noch nie gehört, aber fand ich interessant. War dann auch große Titel, Gangster-Rapper muss ins Gefängnis oder so. Okay, so, wir sind Booker T und Alicia Fox backstage. Und du willst aber damit nicht sagen, dass Booker T ein Gangster ist, oder? Habe ich jetzt nie was zu gesagt. Ich habe nur gesagt, die sind schwarz. Du meintest dann was von Neger und Gangster, aber da habe ich ja nie was zu gesagt. Ja, das ist ja ein Ding. Das ist ja eine komische Assoziationskette, die du da aufbaust. Habe ich gar nicht. Du ja, hast das doch. Du hältst doch für alle Schwarzen für Gangster. Nein, das würde ich ja niemals machen. Dann sagst du auch noch Neger. Ich halte ja nur Mirko für einen Gangster. Okay, das ist okay. Gut. Booker T und Alicia Fox reden ein bisschen miteinander. Keine Ahnung, was das sollte. Cody Rhodes kommt auf jeden Fall dazwischen und attackiert Cody Rhodes ist übrigens ein Weißer. Genau. ist der denn? Der ist ein weißer Gangster. Gangster. Also auch ein Gangster. Betrüger. Okay. Ja, genau. So, Cody Rhodes kommt. Alle dazu. Weißen sind Betrüger. Cody Rhodes schlägt auf Booker T ein mit den Worten: Schöne Weihnachten. Booker T ist sichtlich wütend über die Attacke. Hat er nicht frohe Weihnachten gesagt? Ja. Ich glaube, frohe Merry Weihnachten. Christmas, oder? Ja, ja, frohe Weihnachten. Nicht schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja. Ach, Mensch. Haben wir unbedingt noch verbessern. Ja. So, es kommt ein Slim. Jetzt, wo wir auf Spiegel Online eine eigene Sendung haben, kommt das dann bei Spiegel TV? Ja, natürlich. Das wird auch rund um die Uhr im Fernsehen. Wir bekommen auch auf Sky bekommen wir einen eigenen Pay-TV-Kanal. Wir müssen eigentlich noch eine Power Wrestling mit ein paar Postern kaufen. Hier sind viel zu wenig Poster. Du hast dir doch noch eine liegen. Ist die so alt, oder? Ja, da haben wir die Poster doch schon rausgenommen. Also, das ist noch nicht vom letzten Mal, oder was? Die liegt jetzt seit 5 Monaten auf dem Tisch, oder was? Ja. Okay. Ich habe seitdem keine wieder gekauft. Ja, das Problem ist, die Power Wrestling, die bekommt man nur noch beim Bahnhof. Die ist ja auch kurz vorm Aussterben. Ja, da gab es ja auch einige Probleme mit Ringside. Aber Ringside kommt ja zurück im nächsten Jahr. Oh ja, für 4 Leute? Wenn überhaupt, man weiß es nicht so genau. Na, no, weiß ich nicht. Also ich werde auf jeden Fall mein Abo erneuern. Also wenn du das machst. Ja, dann? Dann musst du mir die Sendung auf jeden Fall kopieren. Das würde ich ja niemals machen, weil ich bin ja im Gegensatz zu dir kein Gangster. Der ist ja kein Gangster, das ist dann ja für einen guten Zweck. Dann müssen da ja nicht 2 Leute für Geld raushauen, ja, für jemanden, die für Leute, die Leute betrügen. Das geht ja nicht. Sag mal, spielst du diese PlayStation-Spiele, die da liegen eigentlich noch? Ne, die liegen ja hier, sonst würden die ja nicht hier liegen. Das Gerät überhaupt noch angeschlossen? Ich setze mich jetzt in der Regel nicht unbedingt bei Oma hin und spiele nur eine PlayStation. Eigentlich können wir ja die mal entsorgen, ne? Dann hätten wir da mehr Platz für aktuelle Power Wrestling. Dann würde ich die mitnehmen. Nee, du spielst ja auch nicht mehr. Ja doch, das sind also einige Spiele muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ich da Ratchet und Clank und die Zeile sehe, Final Fantasy, Rayman, die muss ich auch mitnehmen. Nee, es kommt ein Slim Jim Werbespot mit Rey Mysterio, Big Show und Eve Torres zu Tribute to the Truth. Man kann ja jetzt in den USA 2 Slim Jims kaufen und einer wird dann irgendwie an die Truppen da. Erstens weiß ich gar nicht, was das ist und zweitens war ich überrascht, da ist ja mit der Werbung ist ja Macho Man Randy Savage bekannt geworden und seitdem habe ich nichts gehört, ob jetzt durch den Tod von Macho Man Randy Savage da wieder die Werbung entstanden ist oder ob mir das einfach nicht aufgefallen ist. Von Slim Jim wird seit einigen Jahren sehr, sehr viel Werbung in der WWE gemacht. Dann ist mir das einfach nicht aufgefallen jetzt. Sehr seltsam. Auf jeden Fall, Slim Jim ist so eine Art Beefy, einfach nur länger und dünner. Ja, Beefy bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Na gut, bei einigen in der WWE macht das schon Sinn. Wenn man das Zeug isst, dann wird man auf jeden Fall fett. Nee, ich glaube, die sind ganz lecker, die sind auch sehr dünn. Das hat ja mit lecker und fett hat ja nichts miteinander zu tun. Das ist richtig. Sachen, die gut schmecken, können ja trotzdem dick machen. Mist. Mirko isst ja im Prinzip auch quasi zum Mittagessen nur Pringles, Kuchen, Eis, Süßigkeiten. Kekse. So, es folgt ein Überraschungsmatch, das vorher nicht auf der Karte stand. Das musst du mit den Essenstipps, das musst du rausschneiden. Das war off-topic jetzt. Weight Watchers? Ja. Nee. Bist du bei den Weight Watchers? Nee, also nicht richtig. Ah, okay. Hätte ich ja sagen können. Nein, natürlich nicht. Hätte ich ja sagen können. Nee, also das war natürlich das war nicht. Also ein bisschen dicker bist du ja schon geworden. Ja. Nee, das war ja jetzt Essenstipp und so. Tipp zur Ernährung für die Wrestler und so. Und das können ja unsere Hörer auch gerne mal persönlich nehmen und ja. Genau. Wir sind immer noch bei Money in the Bank, ne? Zweites Match. Nee, bei TLC. Weight Watchers Teil 2. WWE Tag Team Championship. Das war gar nicht angekündigt. Wie ist denn der Tipp eigentlich ausgegangen? Wer hatte denn was getippt im ersten Match? Ich werde den Tipp nachreichen in den Post. Also ich weiß, dass hier im ersten Match hast du richtig getippt und nicht falsch. Weil ich hatte Dolph Ziggler getippt, du hattest Zack Ryder getippt. Bei den anderen bin ich mir nicht mehr sicher. Evan Bourne und Kofi Kingston zusammen auftreten als Air Boom. Die Champions. Da gibt es übrigens jetzt auch ein T-Shirt von, habe ich bei Raw gesehen, von den beiden. Das ist auch ganz schön blöd, ne? Wenn die sich ein T-Shirt teilen müssen. Wie kommen die denn überhaupt dann in den Ring? Das ist ja ganz schön Gedränge, ne? Und die besiegen. Das ist auch furchtbar. Und in Brasilien habe ich auch in der Weltkompakt gelesen, da hat eine Mutter siamesische Zwillinge zur Welt gebracht. Die haben dann dessen Kind mit einem Körper und 2 Köpfen, die haben ein eigenes Gehirn beide und die teilen sich nur, die haben auch beide ein eigenes Rückgrat, aber die teilen sich dann ganz viele Organe. Das muss furchtbar sein. Ja, wir sind heute auch so ein bisschen Politmagazin. Das hat ja mit Politik nichts zu tun, das stand glaube ich in der Sektion aus aller Welt. Okay, wir sind so ein bisschen Stern-TV. Wir werden das jetzt in unsere wöchentlichen Sendung reinbringen, so ein bisschen Off-Topic. Allerlei Politik und Off-Topic aus der Welt. Genau. Wir werden gleich noch zwischen dem 6. und dem 7. Match werden wir noch einen halbstündigen Exkurs über die Schwierigkeiten von Christian Wolff bringen. Ich sehe da gar keine Schwierigkeit. Ich finde das total lächerlich, dass wir das so einen Radau machen. Dann machen wir ja zwischen dem 6. und dem 7. weil der sich irgendwie privat ein bisschen Geld leiht. Das ist doch absoluter Quatsch, oder nicht? Ja, 500.000, da verstehe ich auch nicht. Das hätte ich ihm auch leihen können. Hätte mich auch fragen. Ja, das ist mir auch egal, wie viel das ist. Da können von mir aus auch 5 Millionen, aber das ist auch eine private Sache. Das ist auch egal. Aber für 5 Millionen kriegst du ein besseres Haus. Stimmt. Ja. Trotzdem egal. So, Airboom besiegen Primo und Epico zusammen im Ring mit Rosa Mendes, die ja jetzt Woche für Woche genau die gleichen Sprüche immer rauslässt und ein bisschen rumwackelt. Das kann ich gar nicht verstehen, was sie sagt, weil das ist wohl Spanisch. Ich verstehe das auch nicht, aber es ist immer das Gleiche. Ach so, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Immer das Gleiche. Sie guckt immer zum Publikum, wackelt hier ein bisschen und... ja. Aber das Match war sehr gut. Airboom besiegen Primo und Epico via Trouble in Paradise. War ein schönes Match. Ich würde mal sagen, so 3 Sterne. Es ging ungefähr 7 Minuten und 32 Sekunden. Schnelles Tag Team Match, aber man hat gesehen, und diese 4 Leute, die haben Chemie und die können was, das wissen wir auch. Es ist ein bisschen das High-Flying. Und ich habe dem 2, 3, 4 gegeben. Okay, passt. Und wie war denn das? Das Match gab es dann nochmal bei Raw? Da kommen wir zu, wenn wir bei Raw sind. Ach Josh so, zu Matthews. Raw kommen wir auch noch? Ja, natürlich. Das wird ja zeitlich ganz schön knapp heute. Weil du Josh bist Matthews. Ja ein bisschen langsam. Du sprichst heute ziemlich viel off-topic. Josh Matthews sehen wir backstage vor der Tür von irgendjemandem. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall sagt der Booker T, wird von Ärzten untersucht. Vor der Rhodes. Tür von irgendjemandem. Ja, aber weiß ich, wo der steht. Ja, Michael Cole sitzt. Michael Cole sitzt heute vor der Barrikade von irgendjemandem. Der mir Corona wollt, der steht heute vor der Wand von irgendjemandem. Oh, jetzt habe ich ja was Falsches gesagt. Oh. Muss mal kurz schneiden und zurück. Muss ich nicht. Schneiden und das zurück. Das kann man hier auch gar nicht. Das ist auch absolut wie, das egal. Kann man bei diesem komischen Programm nicht? Was ist denn das für ein Programm? Also, nimmt das überhaupt auf oder ist das nur... Wo sieht man eigentlich, dass es Aufnahme ist? Das Deko. Und wo sieht man, wie viel Zeit bisher gelaufen gar nicht. Ist? Also, dass das aufnimmt, sieht das man daran, dass der Aufnahme gar nicht. Man darf auch gar nicht zu nah ans Mikro, dann wird das sehr laut, ne? Was lachst du eigentlich so? Ich habe doch den Witz der Woche schon erzählt. Ich könnte aber nochmal den Physiker mit erzählen. Hör mal auf, bitte. Du soll ich mal den Physiker mit? Nee, das muss echt nicht sein. Du kennst dich mit Physik aus, oder? Nee. Ich erzähl mal so, auf jeden Fall, Josh Matthews, der sagt erstmal, die wird von Ärzten untersucht. Und Cody Rhodes hätte man schon mit einem großen Lächeln auf dem Gesicht durch die Gänge laufen sehen. Der geht wohl schon davon aus, dass das Match abgesagt wird. Aber Josh Matthews betont, es ist noch nichts offiziell. Das ist ja ein Ding. So, wir sehen einen schwarzen Weihnachtsmann backstage. Theodore Long, der schmückt einen Weihnachtsbaum. Das ist auch komisch. Hornswoggle kommt verkleidet dazu und regt sich dann... Einen weißen Hornswoggle sehen wir. Ja, weiß es ja jetzt auch nicht. Naja, auf jeden Fall Hornswoggle... Was ist der denn, gelb? Ja, das ist doch so ein Simpsons. Gay Kim ist doch gar nicht mehr bei der WWE. Nee. Das war jetzt sehr, sehr komisch, also... Tja. Wer ist denn gelb? Müssen wir hier mal um... Früher hatten wir noch, wie hieß er noch, der mit dem blauen Schlitten. Finlay sieht so ein bisschen gelb aus in dem Licht. Nee, gelb sind ja Asiaten. Ja, absolut. Das heißt, früher hatte man, wie hieß denn, der beste Announcer von SmackDown? Ja, bei der WrestleMania Range. Funaki, genau. Funaki. Apropos, ich glaube, Asiate ist im Moment gar nicht bei der WWE. Wir hatten letztens irgendwas Komisches in der Schule von wegen Sichelzellenanämie. Da wird die Haut auch gelb. Das möchte ich jetzt gerade nur zu diesem wissenswerten Teil dieser Sendung sagen. Sichelzellen. Sichelzellenanämie. Ja. Dann wird die Haut auch gelb. Ja, das ist ja mal ein Ding. Ja, so, auf jeden Fall, Hornswoggle regt sich ein bisschen drüber auf. So von wegen Theodore Long als schwarzer Weihnachtsmann, wo sind wir denn hier? Und Theodore Long schenkt Hornswoggle dann ein Buch. Das ist ein Buch zum englischen Dialekt der Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, das war Rosetta Stone. Das ist gar nicht notwendigerweise ein Buch. Ich kenne Rosetta Stone als diese Sprachlehrprogramme. Und das ist üblicherweise so Audio, DVD, Computerprogramm, so eine Mischung. Ich glaube, sowas war das auch. Mhm. Ich habe es auf jeden Fall extra mal gegoogelt, um rauszufinden, was dieser Titel sollte. Es ist zum englischen Dialekt der Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten und Hornswoggle tritt Long dann gibt noch auf das, den... Gibt es das wirklich, das Buch oder das Lernprogramm? Oder war das jetzt einfach Ich würde mal zu 99% sagen, das gibt es wirklich. Hornswoggle tritt Long dann auf jeden Fall auf den Fuß und Theodore Long flucht dann noch eine Runde vor sich und das darf man als Weihnachtsmann gar nicht. Das war fantastisch, wie Theodore Long da in einem Weihnachtsmannkostüm vor sich hin flucht und Hornswoggle einen Bastard nannte und sowas. Ich fand das, diese ganzen Segmente mit Theodore Long ziemlich überflüssig, vor allem beim Pay-Per-View. Ich finde, solche Weihnachtssegmente müssen sein, auch gerne beim Pay-Per-View. Nein. Ich habe da $45 bezahlt, ich möchte sowas nicht sehen. $45 hast du bezahlt? Ja. Guckst du jetzt illegal über Amerika oder was? Nein, die HD-Fassung. Ja, die kostet aber Ich war ja dienstlich in den USA, als das stattfand. Dann natürlich. Ich habe 20 Euro für bezahlt. Ja, im nächsten Jahr gibt es ja die Pay-Per-Views nicht mehr. Da wird ja alles auf dem WWE-Channel übertragen, den wir hier in Europa nicht bekommen. Ich bin gespannt, vielleicht überlegt sich die WWE was. Ich würde mich sehr freuen. Was soll die sich überlegen? Ja, dass man den irgendwie zu sehen bekommt. Nee, das glaube ich nicht. Die werden Schwierigkeiten haben, in den USA überhaupt jemanden zu finden, der den Kanal mit in sein Portfolio nimmt. Also, also dieser Sender, der wird wohl vom Anfang an in, ich glaube, 40 Millionen Haushalten zu sehen sein können. Haben die denn überhaupt schon einen Deal abgeschlossen? Soweit ich das gehört habe, sind die noch dabei, mit irgendwelchen Leuten zu verhandeln. Also da ich schon offizielle Zahlen gelesen habe, wie viele Leute das dann von Anfang an sehen werden können, wird es da wohl auch schon... Waren das offizielle Zahlen von WWE kommen oder wo hast du das gelesen? Ja. Ah, vielleicht haben die das auch nur so schon mal so dargestellt, ohne dass die überhaupt schon irgendwas abgeschlossen haben. Es folgt ein Tables-Match. Randy Orton besiegt Wade Barrett via RKO. Und zwar liegt Randy Orton dabei auf einem Tisch im Ring, der aufgebaut ist, an der Ecke. Wade Barrett wird so einen Sprung, ich glaube irgendwie ein Elbow oder so, durch den Tisch zeigen, auf dem Randy Orton liegt. Während er springt, steht Randy Orton auf und federt den heranspringenden Wade Barrett via RKO durch den Tisch. Sehr schönes Match. Also in diesem Match, das waren als Tables-Match super, weil da extrem viele Sequenzen mit dem Tisch gab, wo der eine dann wieder nicht durchging und dann gab es da super schöne Sachen. Das war sehr spannend. War eigentlich mal ein Match, wo man auch wirklich merkt, okay, das ist ein Tables-Match und nicht irgendwie, wo 10 Minuten lang irgendwie nur technische Sachen im Ring ist, was natürlich auch nicht schlecht ist, aber es ist halt ein Tables-Match. Und genau das war es hier auch. Ja. 10 Minuten 17 fand ich war ein sehr, sehr gutes Match. Es war auch eigentlich technisch gar nicht schlecht, es war halt mit dem Tisch integriert. Genau. Ich habe dem 3,5 Sterne gegeben. Fand das sehr gut. Und als das Match vorbei war, dachte ich schon, das wird ein super Pay-Per-View. Bisher noch kein richtig schlechtes Match. Das wird jetzt richtig gut. Ja. Leider ist es danach dann doch bergab gegangen. Und der Mittelteil war dann leider nicht so das, was ich erhofft hätte. Was hast du denn eigentlich an Sternewertung für? 3,3 Viertel für das Tables-Match. Okay, ein Viertel mehr als ich. Was ich ein bisschen schade fand, ist wirklich, dass Randy Orton gewonnen hat. Aber gut, Randy Orton hat jetzt schon relativ häufig dann verloren und da wollten sie ihm mal wieder einen Sieg geben. Aber die Fehde scheint weiterzugehen. Ja, die Fehde wird auf jeden Fall weitergehen, was ich sehr interessant finde. Ich dachte eigentlich, solche Sachen, die kommen hier jetzt bei dem Pay-Per-View mehr auch zum Schluss, aber... Ja. Das hat man früher häufiger gehabt, dass wirklich mal eine Fehde und dann kommt ja, Pay-Per-View das Ende und dann kam eine neue Fehde und jetzt zieht sich das meistens so hin. Die Fäden, die werden heutzutage irgendwie nur noch, also die richtigen Fäden, nicht nur irgendwie so kleine Undercard, die werden momentan irgendwie nur noch dadurch gelöst, dass der eine zum Tode geschlagen wird und dann auf einer Trage weggetragen wird. Und das ist ein bisschen komisch, ne? Ja, finde ich auch nicht so schön. So, wir sehen die Bellatrons Backstage, die wollen beide ein Geschenk vom Weihnachtsmann Theodore Long und Theodore Long schenkt dir beiden seine Telefonnummer. Ja, super. Und ruft dann den wütenden Bellatrons auch hinterher, call me. Ja, super. So, dann kommt Jack Swagger und der regt sich auch über das Kostüm von Theodore Long auf und auch über die Attacke von Mark Henry und dass die bisher noch keine Folgen hatte. Seamus kommt dazu, wünscht beiden frohe Weihnachten und Seamus und Jack Swagger fangen so ein bisschen an, sich zu streiten, worauf Theodore Long ein Match zwischen den beiden festsetzt. Was dann später an dem Abend kam. Genau. Zunächst allerdings kommt das Divas Championship Match zwischen Beth Phoenix, der Championess, und Kelly Kelly. Und Beth Phoenix kann Kelly Kelly hier besiegen. Lass mich mal rechnen. 5 Minuten und 14 Sekunden. Ich weiß nicht mehr wirklich, was in dem Match passiert ist. Ich glaube, ich auch nicht, aber es war auch ziemlich furchtbar. Es gab zum Glück nur einen Spot, wo Kelly Kelly mal in diese sich von den Ringseilen abstoßen musste, weil das kann die ja nun so überhaupt nicht. Das ist ganz schrecklich. Oder? Und das war jetzt nicht das allerschlechteste Dieben-Match, aber es war auch kein gutes Match. Ich habe dem 1,25 Sterne gegeben. Ja, ich tendiere auch zwischen 1 und 2 Sternen irgendwo dazwischen. Ja, 1,25. Alberto Del Rio sehen wir Backstage. Der weist Ricardo Rodriguez erstmal in seinen Aufgaben zurecht, von wegen hier auf Auto fertig machen, Essen holen und so weiter. Auto putzen, das ist im Prinzip genau wie bei uns, ne? Ich bin ja der Chef hier von dem Podcast und du musst dann die Aufnahmegeräte reinigen, die Wartung machen, aufbauen, den Kuchen backen, die Witze erzählen. The Miz kommt ins Bild und macht... haben wir eigentlich schon den Witz der Woche? Ja. Achso. The Miz kommt ins Bild und sagt der Rio erstmal, dass die Zusammenarbeit heute Abend mit dem Match, mit der Ringglocke enden wird. Und der Rio entgegnet einfach nur, er hätte Miz schon die ganze Zeit nur ausgenutzt. Das ist aber auch nicht nett, ne? missstellt Del Rio dann wieder ziemlich lächerlich da, wie wir das doch so oft haben. Del Rio kommt dann wieder mit diesem Reality-Show-Kompliment, was dann ja auch so oft zu hören ist. Ja, Kompliment kann man das ja nicht nennen. Nee, und nennt ihn absolut schwach und so. Ja, das ist dann gefährlich. Dann kommt Rodriguez mit einem Teller Essen zurück und missstößt ihm was dieses... Was war das eigentlich für Essen? Also als es sah recht edel aus. Als er es im Gesicht hatte, sah es nicht mehr so edel aus. Nee, vorher sah es echt edel aus. Auf jeden Fall missstößt Rodriguez das Essen ins Gesicht und der wütende Del Rio setzt dann noch einen Schubser gegen seinen persönlichen Announcer hinterher. Also dieses Schubsen des Essens ins Gesicht, das war ziemlich schwach gemacht, weil da hast du gesehen, Ricardo, der hatte das schon so halb vorm Gesicht selber und dann kam erst der Miss und hat das angeschossen. Also das habe ich schon besser gesehen. Ja. War aber insgesamt schön, das Segment. Ich finde das bisschen blöd, also das bei dem, war wieder fantastisch. Ja, wobei sie machen im Moment fast zu viel mit ihm. Sie müssen ein bisschen das zurücknehmen, sonst hat das nicht mehr den guten Effekt. Und man muss ja auch wissen, der Ricardo Rodriguez ist ja wirklich auch ein Wrestler und irgendwann wird ja diese Fehde kommen, dass er sich dann gegen Alberto Del Rio auflehnt und dann mal gegen ihn kämpft. Und dann müssten sie mehr so Sequenzen machen, wo Alberto Del Rio ihn fertig macht. Und nicht so sehr, wie die anderen das machen. Ja. Ja, Del Rio hat ihn ja auch nochmal geschubst. Also es läuft plötzlich immer darauf hinaus. Ja. Es folgt ein Royal Rumble Werbespot mit Santino Marella und seiner Glaskugel. Das ist auch furchtbar. Wer wird denn wegen Santino Marella den Royal Rumble kaufen? Ich glaube ehrlich gesagt, niemand kauft wegen irgendeiner Werbung Royal Rumble. Royal Rumble wird eh viel gekauft, weil der Royal Rumble da ist. Und da sagt der Name auch, das wissen die Leute. Dein Tipp, wird der Royal Rumble dieses Jahr 30 oder 40 Mann sein? Das kann ich dir offiziell sagen, das wurde nämlich schon bestätigt. Der Royal Rumble wird dieses Jahr wieder 30 Mann. Meinst du, dass das bis Januar noch Bestand hat? Weil das wird ja immer schnell mal das wieder das wurde offiziell werden. Bestätigt und das bleibt auch so. Auf jeden Fall. Vielleicht hat er ja auch 41, dann wäre es der größte Royal Rumble aller Zeiten. Der Royal Rumble wird 30, Leute, genau. Und ich sage voraus, es wird als weiteres Match beim Royal Rumble John Cena gegen Kane geben. Ja, da würde ich mal Daumen drauf geben. Weil John Cena hat ja sein WrestleMania-Match schon, der braucht ja keinen Royal Rumble mehr zu gewinnen. Der National Guard bedankt sich via Videobotschaft. Übrigens, John Cena bei ist bei diesem WWE. Paper nicht dabei. Bei wem? Der National Guard bedankt sich via Videobotschaft bei der WWE. Der nationale Bewacher. Wer ist das denn? Ja, das sind die Truppen und so weiter. Welche Truppen? Ja, ist auch egal. Ist ja nicht so wichtig. Wie, also welche auf jeden Truppen? Fall nicht für die... Ja, ist egal. Booker T zeigt sein Entrance, also das Match soll folgen, wird allerdings hinterrücks von Cody Rhodes angegriffen. Schon wieder? Ja, schon wieder hinterrücks angegriffen. Bisschen und Ding. Daraufhin wieder vom Arzt hinausgebracht. Ja, das geht doch nicht. So, stattdessen folgt jetzt ich glaub, das Match von Booker T wird wahrscheinlich gar nicht mehr stattfinden. Stattdessen folgt jetzt das Sledgehammer-Ladder-Match. Oh je. Was nicht mal so extrem schlecht war, es wurde noch relativ unterhaltsam gehalten. Also ich habe dem hier noch erstaunlich gute Wertung gegeben, aber gut war das Match trotzdem nicht. Erzähl mal, was die das Match über gemacht haben. Ja, wenn ich das so wüsste, ich rechne jetzt erstmal aus, weil das ist jetzt schwierig, weil ich habe hier 1.16.15 bis 1.34.26. Das ist ja mit 10er Übertrag und so. Da muss ich jetzt erstmal, rechnen. Also, das sind 18, 11. Also das Match ging 18 Minuten und 11 Sekunden. Das waren schon mal ungefähr 10 Minuten zu lang. Und worum ging es? Die meiste Zeit war irgendwie das Knie von Kevin Nash war ja, aber angeschlagen und Triple H ist da hinterhergegangen. Es gab zumindest so eine gewisse Storyline in dem Match. Ja? Was war denn die Storyline? Ja, das mit dem Knie. Mit dem Knie, ja, das habe ich ja gesagt. Und dann haben die versucht, den Sledgehammer da oben abzuholen und den anderen zu fahren. Ja, die haben den auch abbekommen. Kevin Nash ist nicht halb auf der Latte irgendwie zu Tode gefallen. Aber er hat auch das Ding ja nicht runtergeholt, sondern das war richtig. Ja Triple H. Ja. Und der ja, Triple Ende H hat dann Kevin Nash noch totgehauen. Er hat diesmal also Triple nicht. Triple H hat Kevin Nash mit dem Sledgehammer oben auf der Leiter runter durch den Tisch gehauen. Ja, aber diesmal hat er ja dann auch nicht so, wie sie das machen, mit der Hand da oben bei diesem Metallteil das gehalten. Das ist so, dass man nur die halbe Schlagkraft hat, sondern er hat ja wirklich wie so ein Baumfäller hinten mit beiden Händen gehalten und mit voll über den Rücken Schwung geholt und auf den Kopf von Kevin Nash und der Kevin Nash ist jetzt tot. Ja, der Kopf war der ist schon ein bisschen unrealistisch also, mit so einem Vorschlaghammer, ne? Da kriegst du einen Vorschlaghammer und sagst, ich benutze den und dann benutzt du aber immer nur so diesen, ja, also diesen man muss Stil, sagen, das ist schon ziemlich albern. Man muss sagen, der Kopf von dem Kevin Nash, der war so ein bisschen zermanscht nachher. Der ist aber noch heil, ne? Die haben dann auch nicht mehr voll drauf gehalten. Also das Match war schon ziemlich schlecht. Die haben am Ende so ein bisschen Spannung schon reinbekommen. Ich habe dem auch 2, 3, 4 Sterne gegeben. Ist wahrscheinlich fast ein Stern zu viel im Vergleich zu vielen anderen. Triple H geht als Gewinner heraus. Ich finde das immer sehr interessant. Zum Beispiel, als wenn ich mich jetzt an SummerSlam 2002 erinnere, mit Triple H gegen Shawn Michaels, das wurde als Non-Sanctioned Match aufgebaut, ja. Weil die WWE dachte, okay, die machen so viel, lassen wir die lieber mal... Gut, das war schon was anderes, ne? Ja, das ist richtig. Ist hier schon klar, das war die Rückkehr von Shawn Michaels. Und bei solchen Gimmicks-Matches kannst du ja in der Regel, auch wenn du noch nicht ganz so fit bist oder überhaupt nicht mehr ganz so fit bist, ja, darum geht's da mir kannst auch du gar ja nicht. Noch ein bisschen was zeigen. Darum geht es mir auch gar nicht. Geht mir nur um das Prinzip, dass man bei so einem Match sagt, dass WWE bei so einem Match sagt, okay, wir sind mehr zuständig für das, was ihr da im Ring zeigt. Hm. Von mir, wenn ihr euch totschlacht, ist nicht unsere Schuld. Und dann gibt die WWE den Leuten freiwillig irgendwie das Sledgehammer in die Hand und volle Kontrolle, kein Problem, mach nix. So, Kevin Nash wird dann noch auf einer Trage herausgebracht. Ja, Triple H hat gewonnen und ich glaube, das war... 3 Sterne von mir. Ich glaube, das war das Ende auch von Kevin Nash, vermute ich mal. Dass er vielleicht dann nochmal, also zumindest als aktiver Wrestler, als Legende wird er noch hier oder da auftauen. Aber als aktiver Wrestler glaube ich nicht. Was gibt's da sonst noch zu sagen? Es war erstaunlich ruhig auf FIFA in dem Match. Also es hat das Publikum auch nicht so besonders interessiert. Und da wird sich Triple H vielleicht auch Gedanken machen müssen. Und man muss sagen, Triple H hat doch deutlich auch an Gewicht zugelegt. Er hatte doch einen ganz schönen Bauch. CM Punk steht Backstage bei Matt Stryker. Und er meint, noch schmerzvoller als die Attacke von The Miz und Del Rio bei der letzten Raw gegen ihn mit Leiter und so weiter, war, dass John Laurinaitis seinen Slammy angenommen hätte. Ja, das ist schlimm. Laurinaitis kommt dazu und meint, er würde Punk den Slammy noch zumählen. Nee, er hat gesagt, er hat den schon per Post an ihn geschickt, aber da ja zurzeit die Weihnachtszeit ist und da viele Pakete verschickt werden, kann das wohl eine Weile dauern. Das fand ich eine sehr witzige Geschichte. Punk meint aber, Champ zu bleiben und zurück bleibt ein John Laurinaitis, der nach langer Zeit mal wieder auf die Smartphone-Tasten drückt. Ja. Ich glaube, der hat einen Blackberry. Ja, glaube ich auch. Ja. Singles-Match. Blackberry Sheamus ist ja auch besser als iPhone. Nein. Ja. Sheamus besiegt Jack Swagger via Bro-Kick. Da brauchen wir nicht viel zu sagen. Und da soll ich überflüssig. Ich sagte mal, wie lange das Match ging. Auch das ist hier mit Übertrag. 2 Minuten und... Ach, das kann ja nicht sein. Nee, warte mal. Es kommt noch was dazu. 2 Minuten... 5 Minuten 57 Sekunden. 2 Sterne. Ja. Das war ein Match, das hätte man auch irgendwie in einer Mittelcard mitten in der Sendung von SmackDown bringen können und wäre auch nicht weiter aufgefallen. Ja. Das war aber auf jeden Fall nicht Pay-Per-View-würdig. Nee, also mehr 2 Sterne darf da bekommen. Ich fand das auch total unnötig. Einzige war, man wollte hier Sheamus zeigen. Sheamus ist momentan so ein bisschen ein Problem, dass er irgendwo drinsteckt. Der hat jetzt bei Raw 2 Mal hintereinander einfach nur Jinder Mahal im Schnell verjobbt. Das Problem ist ja tatsächlich... Man kann ja Sheamus im Moment nicht in ein Titelprogramm stecken, weil in beiden Shows ein Face schon Champion ist. Das heißt ja, aus... Ja, ein bisschen Problem. Ich weiß gar nicht, wer jetzt so auf der Heel-Seite... Wer ist denn auf der Heel-Seite von Raw? Da haben wir Dolph Ziggler, der ins Titelprogramm eingreifen könnte. Ja, es ist eigentlich niemand da. Also mir fällt jetzt gerade noch Cody Rhodes ein, aber der ist, glaube ich, bei SmackDown. Cody Rhodes ist offiziell, glaube ich, bei SmackDown. Hat auch, glaube ich, noch, er hat ja auch noch den Interconti-Titel. Mhm, aber macht ja nichts. Das ist ja sehr gut. Christian ist verletzt. Ja, das ist schwierig. Das ist SmackDown. Wer ist denn auf Raw? Kane ist hier zurückgekommen, hat aber erstmal ein Programm mit John Cena. Ja, danach würde das gut passen, aber bis John Cena, das dauert auch noch eine ganze Zeit, ne? Ich schätze Royal Rumble und vielleicht noch Elimination Chamber. Ja, eben, genau. Also auf der Heel-Seite von Raw ist nicht so furchtbar viel, ne? Miss ist doch. R-Truth Suspendierung ist jetzt vorbei, der dürfte also bald auch wiederkommen. Ja, okay. Das könnte vielleicht. Ja. Glaube ich aber auch fast nicht. Also Miss gegen John Cena ist, gegen CM Punk ist, glaube ich, nicht so das wahre Programm. Nee. So, machen wir weiter. So, Big Show spricht Backstage bei Josh Matthews von dem Gefühl, dass er heute durch die Stühle die Freiheit hat, die Fehde in einem gigantischen Wege zu beenden. Und das sehen wir dann auch als nächstes World Heavyweight Championship Shares Match. Ja, das war ziemlich furchtbar. Das war sogar noch mehr oder weniger unterhaltsam, teilweise. Aber es war für ein Champion-Match, also ich sagte mal die Zeit. 5:32. Also ja, das für ein Champion-Match. Also ist es tatsächlich so, Mark Henry ist nicht nur in Storyline verletzt, sondern ist im wahren Leben auch verletzt und konnte deshalb nicht richtig kämpfen. Und jetzt ging es darum, dass er den Titel schnell, damit er seine Verletzung auskurieren kann, an jemanden verliert. Und Big, das Show, war Big, Big Show hat am Anfang des Matches direkt erstmal alle Stühle in den Ring geschmissen. Da lagen bestimmt 10 Stühle rum. Genau, da hat man schon mal ein bisschen Zeit gewonnen, ohne dass Mark Henry was machen musste. Ja, und letztlich besiegt Big Show Mark Henry via Knockout Punch. Ganz schnell, ohne groß Tralala drumherum oder so falsches Spiel. Überrascht mich sehr. Titelwechsel, Big Show Champion. Nach dem Match verpasst Mark Henry Big Show dann noch einen DDT auf dem Berg von Stühlen, der im Ring noch liegt. Dann folgt der Theme-Song von Daniel Bryan. Daniel Bryan rennt mit dem Referee rein in den Ring, gibt seinem Mann den Bankkoffer weiter, casht den ein, wirft sich auf Big Show, der noch einmal im Ring liegt. 1-2-3 World Heavyweight Champion, der neue Daniel Bryan. Das, schon wieder ein Titelwechsel. Also das Match davor, dem habe ich 2 Sterne gegeben. Das fand ich, naja, man konnte es noch aushalten. Ich würde ihm so 2,5 bis 2,3 Viertel sogar geben. Aber es war nicht, für mich war es nicht Championship-würdig. Ja, 2,5 bis 2,3 Viertel von mir. Und das Segment danach, das hat mich tatsächlich überrascht. Obwohl es das ja jetzt öfter schon mal gab von Daniel Bryan, hat mich in dem Moment überrascht und hat mich auch überrascht, dass das funktioniert hat und hat mich sehr gefreut. Und auch die Feier danach mal hat das wirklich so dargestellt, als wenn das jetzt wirklich ein großer Sieg ist und das nicht irgendwie Kleingerede. Wobei es in Wirklichkeit wohl nur darum ging, dass Daniel Bryan seinen Koffer verliert, damit sie ihn bei WrestleMania nicht im Main Event stecken müssen. Ja, ich weiß nicht, ob mich das ja so extrem überrascht hat mich das nicht, obwohl ich davon jetzt auch nicht ausgegangen bin. Das ist ja schwierig zu erklären. Mich hat es überrascht. Ich fand es ein gutes Segment. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war so die Szene, ja, wo ich dachte, wenn man... Als der Angriff von Mark Henry nach dem Match kam, dachte ich erst, nein, jetzt muss das noch weitergehen und so weiter. Aber zum Glück. Das, also Mark Henry gegen Big Show war für mich das 4. Match in Folge unter 3 Sternen. Wo ich sage, der Mittelteil des Pay-Per-Views hat mir nicht so gefallen, wie die ersten 3 Matches. Mhm. Und dann war dieses Segment mit dem Titelwechsel zu Bryan Danielson, fand ich dann wieder, oder Daniel Bryan, den kriege ich immer noch durcheinander, fand ich dann wieder sehr, sehr gut. Ja, die haben das in diesem Pay-Per-View so gemacht, erst kamen gute Matches, dann kam der Mittelteil mit dem, was nicht so vielversprechend war, und dann kamen wieder gute Matches. Ja, es gab noch ein Match, was auch nicht so prall war, und dann gab es einen sehr, sehr gutes Match. So, lass uns erstmal weitermachen. Daniel Bryan feiert auf dem Kommentatorenpult, vor dem erschütterten Michael Cole. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Feiert auch ein bisschen mit dem Publikum. Big Show im Ring scheint das noch locker zu nehmen. Und zu diesem Zeitpunkt, man weiß ja nicht, wie es im Main Event ausgeht, zu diesem Zeitpunkt sind 2 ehemalige Ring of Honor Champions, WWE Champion und World Heavyweight Champion, haben also die wichtigsten Titel in der WWE. Das hätte vor Jahren auch keiner gedacht. So, es folgt der Werbespot für das 2012 kommende WWE Network. Der Werbespot, den finde ich übrigens super. Ich denke immer, das ist in 3D, das Network, weil da diese alten, diese komischen Farbgeschichten sind, die man früher bei 3D mit diesen Brillen hatte. Ich weiß nicht, ob das heute bei 3D auch noch so ist. Ich habe Avatar nicht gesehen. Ich auch nicht in 3D, nur auf DVD. Und auf DVD war nicht in 3D? Das wäre ätzend gewesen. Das weiß man nicht. Nee, solche... Wenn dann auf einmal so komische Teile aus deinem Fernseher fliegen? Ja, das funktioniert so. Das hat gepiept. Was war das? Auf jeden Fall... Das war Zeit zum Physikerwitz, ne? Auf jeden Fall, WWE Network, bin ich sehr gespannt drauf. Es gibt da ja jetzt diese Reality-Shows, die da immer angekündigt werden. Und von der noch keine produziert ist. Und WWE soll... Entschuldigung. Ja. WWE hat ja große Panik, weil die müssten noch circa, um dieses Network überhaupt zum Laufen zu bringen, müssten die wohl noch ungefähr 100 Leute einstellen, die Leute fehlen. Diese ganzen Shows, die sie ankündigen, sind noch nicht produziert. Also ich habe gelesen, dass man jetzt nebenbei angefangen ist zu drehen. Wird jetzt auch so langsam Zeit. Ja. Also üblicherweise werden ja so nur solche Sendungen ein halbes Jahr, bevor die ausgestrahlt werden, gedreht, damit man dann noch genug Zeit hat, um die richtigen Sequenzen auszusuchen und zu schneiden und so. Weil es ist ja furchtbar aufwendig, ne? Die leben da einfach in dem Haus und dann nimmst du 24 Stunden rund um den Tag auf und dann musst du das irgendwie... von einer Woche auf eine Stunde runter. Da musst du ja furchtbar viel Zeug gucken und zusammenschneiden und so zusammenschneiden, dass es noch irgendwie passt und Sinn macht. Mhm. Wer sind denn die Legenden im Legendenhaus? Außer Mean Gene Okerlund. Das ist der einzige, den man in diesem Spot sieht. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Der Iron Sheik hat, glaube ich, eine Operation. Das heißt, der ist wahrscheinlich nicht dabei. Was schade ist. Weil dann wird jedenfalls, wenn der Iron Sheik dabei wäre, wäre jedenfalls jemand dabei, der die ganze Zeit immer nur Drogen nimmt. Dann könnte man das auch in WWE Drogenhaus umbenennen. Naja, wir werden auf jeden Fall, das WWE Network startet ja parallel mit WrestleMania 28 am 1. April 2012 und wir werden dann auch diese Reality-Shows besprechen. Dann können wir ja, ich bestelle mir den Sender nicht, aber dann können wir ja die WrestleMania gar nicht gucken. Natürlich können wir die WrestleMania gucken. Ich dachte, man muss dann den Kanal gucken. Ja, das ist in Amerika. Was machen die wohl, wenn, läuft WrestleMania auf dem Kanal oder läuft es, es läuft ja als Pay-Per-View. Also man muss den Kanal besitzen, um den Pay-Per-View zu gucken, aber ich gehe eigentlich relativ stark. Doch, muss man auf jeden Fall. Das wäre ja blöd. Da geht ja die Buy-Rate ganz schön im Keller. Man hat allerdings, ich glaube, das ist so, man muss für diesen Kanal das bezahlen so weit, dass das wohl letztlich relativ der Preis ist. Also diese vier wichtigsten Pay-Per-Views, oder sind es drei, ich weiß gar nicht mehr genau. WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam. Und es gibt noch Diskussionen, Survivor Series sagen viele schon, ist nicht mehr ganz so wichtig. Ja, also auf jeden Fall diese drei, vier wichtigsten Pay-Per-Views, die sollen alle auf dem WWE Network laufen. Und wenn man diesen WWE Network halt für diese Dauer abonniert, dann kommt wohl letztlich genau der Preis raus, wie wenn man die Pay-Per-Views einzeln kauft. Und man hat dazu ja auch noch das WWE Network. Was soll man machen? Man eigentlich gar nicht sehen will. Ja, darauf laufen auch Raw und SmackDown. Die laufen noch weiter. Also die laufen mit Sicherheit auch weiter im Free, aber auf jeden Fall werden die da, denke ich, auch drauf laufen. Ja gut, als Wiederholung, das kann natürlich sein, aber die werden noch weiter auf USA und so weiter laufen, weil die brauchen doch die Werbeeinnahmen. Aber man hat auf jeden Fall auch das mit dabei. Plus man hat alte Shows aus der WWE, alte Rückblicke und so, die stellen mir auch durchaus nett vor. Ich habe ja auch noch DVDs mit alten Rückblicken und so. Ja, die kosten allerdings auch alle ein bisschen Geld. Starcade könnten wir noch gucken. So, wir machen jetzt gerade mal ein bisschen weiter. Und Otto's Eleven habe ich auch noch. So, Josh Matthews spricht Booker T Backstage zu, dass Booker T auch nichts mehr zu beweisen hätte. Steht er wieder vor irgendeiner Tür? Weiß ich nicht. Oder von der Wand. So, Josh Matthews spricht Booker T Backstage zu, dass Booker T nichts mehr zu beweisen hätte. Booker T meint aber, er möchte ja nicht wie ein Sucker dastehen. Can you dig that? Sucker. Darf ich das sagen? Das weiß ich nicht. Also ich finde das auch komisch, wenn man die ganze Zeit im Deutschen sagt, du Sauger, du. Also wir haben ja während des Mittagessen auch gehört, hier waren ja auch viele mit Staubsauger unterwegs. Wahrscheinlich meint er da irgendwas. Also meiner Meinung nach war das eher ein Bohrer, aber egal. Ich weiß ja nicht, was ihr zu Hause mit eurem Bohrer macht, aber hier werden mit den, hier wurde Staub gesaugt. Staub gesaugt. Also für einige Momente klang es sogar wie eine Kettensäge. Machen wir weiter. Hör mal auf mit dem Papier, das ist schrecklich. Was, ich habe hier meine Unterlagen. Ja, als guter Journalist hat man seine Notizen und die muss man auch manchmal auf den Tisch lagen. Das war jetzt laut. Nee, ich habe das natürlich alles auf dem iPad. Auf dem iPad? Ja, das ist natürlich noch. Hast du das auch in der iCloud? Das ist auch scheiße. Weil das wird dann per iMatch direkt gematcht. Nee, da brauche ich aber Internet. Internet ist ja aus. Internet habe ich ja nicht mehr. Das soll ja, also es gab ja den Vorschlag, das Internet zu Weihnachten auszuschalten, damit die Leute schön Weihnachtslieder unterm Weihnachtsbaum singen und nicht die ganze Zeit nur am Roomsurfen sind. Oh, du Fröhliche. So, singen wir weiter. Das war jetzt genug Eindruck dafür, um zu wissen, dass bei uns Heiligabend nicht gesungen wird. Das war jetzt aber off-topic, oder? Nee, das aber bei euch wird auch Heiligabend gesungen. Nein. Ja, sicher. Nein. Ja, sicher. Nein. Ja, sicher. Keine Kirche, kein Singen, kein Ja, sicher. Nichts. Dann gibt's auch keine Geschenke. Kein gar nichts heißt auch keine Geschenke. Können gar nichts. Sitzt da einfach nur rum und machen nichts. So, weitermachen. Cody Rhodes. Habe ich eigentlich schon den Physikerwitz erzählt? Cody Rhodes besiegt im Intercontinental Championship. Wie schneidest du denn das Ganze off top? Ich will nur mal gucken, wie lange die Aufnahme schon geht. Ja, das kannst du nirgendwo sehen, verdammt. Das habe ich dir auch gesagt. Ja, doch. Soundtap. Warte, lass mich doch mal gucken, wie das geht. Komm, geh doch hin, weg da. Soundtap Audio Stream Recorder. Wir sind hier quasi im Livestream und der wird recorded. Wieso kann man das eigentlich nicht sehen? Kann man das unten in dem Text irgendwo sehen? Nee. Was ist denn, steht denn da in dem Feld unten an Text? Ach, das sind nur so... Das sieht aus wie Kommandozeilen. Befehle. Soundtap ist bereit. Da wird nur angezeigt, so gewisse Dinge, die er dann empfängt und so. Ich habe vorher ein paar Tests gemacht, deshalb hat er das gezeigt. Hoffentlich, So, geh mal vor dem Mikro weg, damit wir hier weitermachen können. Warum nicht funktioniert das? Wieso muss ich denn vom Mikro weg, so weit weg? Gerne, da kannst du gerne sitzen bleiben. Kann man nicht noch verstehen? Und ich stelle mich dann hier hin und dann machen wir das so ein bisschen predigtmäßig. Kann man das verstehen von hier? Kannst du das sehen? Stark genug. Ja? Geht das? Schon fast zu laut. Ich glaube, die Nachbarn werden sich beschweren. Ach, die sind ja auch solche. Da muss man mal deutlich und genau aussprechen. So, Intercontinental Championship. Cody Rhodes besiegt Booker T souverän via Springboard Kick. Wer war denn der Champion? Booker T war der IC Champion. Ja, das habe ich auch gerade gesagt, dass Cody Rhodes der Champion ist. Muss mal das zuhören. Match ging, oh, wieder mit Übertrag, 7 Minuten und 13 Sekunden und bekommt von mir eine Wertung von 2, 3, 4 Sternen. Die Länge von dem Match war eigentlich relativ genau richtig und es war auch gut, Cody Rhodes hier gewinnen zu lassen. Es ist viel sinnvoller als Cody Rhodes hier als neu aufkommenden Star, als Booker T. Auf jeden Fall, das Match war schön. Booker T, der ist durchaus noch fit. Da kann man nichts gegen sagen. Ja. Hat ein Spinneroonie gezeigt. Ja. Und danach ging es in die Springboard-Kicks von Cody Rhodes und das erfolgreiche Cover, also der Pinfall. Genau. Mir würde es das so 3 Sterne geben. Also ich fand das ein bisschen viel mit den Segmenten vorher, dass Cody Rhodes die ganze Zeit Booker T während des Pay-Per-Views noch angegriffen hat, aber so hat man natürlich dann Booker T noch so eine kleine Ausrede gegeben, dass er verloren hat. Kann man entweder ihn dann sozusagen in Würde zurück an den Kommentatorentisch schicken oder man könnte nochmal ein Match anschließen. Was soll ich denn jetzt anschließen? Ein Match anschließen. Ja. Ein weiteres Match zwischen Booker T und Cody Rhodes. Du hast gerade das komisch hingezeigt. Ja, weil gerade der Bildschirm dunkel geworden ist. Ja, das ist normal. Das ist doch nicht normal. Hier, und da ist der Ton ausgegangen. Ich werde gleich mal eine Runde Dosen werfen, das ist ganz spaßig. Mach mal Dosen werfen. Nee, das können wir erst danach. Ist das off-topic? Ja, das dürfen wir das erst danach machen. Wieso das denn? Wer sagt das denn? Ich. Das geht ja mal nicht. So, es folgt der Werbespot. Ich habe auch schon so ein bisschen Fieber. Wo wir übrigens drüber... wo wir schon. Ja, das ist so. In dieser Jahreszeit, da hat man öfter mal Erkältung. Manchmal mit der Erkältung kommt auch das Fieber. Ja, das stimmt. Absolut. Kennst du dieses Lied Fieber? Also auf Englisch Fever, das haben ganz viele gesungen. Ich glaube, das gibt es auch von Elvis Presley. Das ist so, weiß ich nicht, 60er, 70er Jahre. Das ist ein ganz interessantes Lied. Kenn ich gar nicht. Fever. So, es folgt ein Werbespot für das Stone Cold Steve Austin DVD-Set. Das sind jetzt sogar 4 DVDs bzw. 3 Blu-ray-Discs. Und die große Frage: Gibt es eine Dokumentation? Wenn es eine Dokumentation gibt, würde mich dieses DVD-Set sehr interessieren. Ich habe ja schon vor einiger Zeit mal das englischsprachige Stone Cold Buch gelesen, was mich auch sehr, sehr gut unterhalten hat. Also dementsprechend eine Dokumentation. Was aber literarisch nicht so anspruchsvoll ist, aber wahrscheinlich ganz nett so zu unterhalten. Nee, Wrestler-Biografien sollen ja auch nicht literarisch anspruchsvoll sein. Ja doch, also ich habe hier ganz... Also wir wollen mal hier... Ach komm, Wrestling auf. Bibliothek drauf. Wir werden mal... Das ist ja nicht off-topic, kann man ja nicht sagen. Das ist ja nicht off-topic jetzt. Ja komm, jetzt sag mir aber nicht, dass das Terry Funk Buch anspruchsvoll ist. Ja, das ist ganz anspruchsvoll. Ja gut, das Gorgeous George Buch, wenn das anspruchsvoll ist, das nehme ich dir gerade noch ab. Und das Mick Foley Buch, das ist bestimmt sehr, sehr gut. Aber wir haben jetzt hier in der Hand Gorgeous George, dann Hardcore Diaries von Mick Foley, dann Terry Funk, More Than Just Hardcore, von Eric Bischoff Controversy Creates Cash und von Ted DiBiase The Million Dollar Man. Wir werden jetzt mal aus jedem Buch ein Kapitel vorlesen. Und dann entscheiden wir, welches das Beste ist. Und in ungefähr 2 Stunden sind wir da. Ich werde mal das von dem Bischof nehmen. Wir werden da jetzt mal kurze Auszüge raus vorlesen. Dann nehme ich das von Eric Bischof. Controversy creates cash. Ja, genau so ist das. Also wir machen jetzt hier auch so ein paar Kontroversen und dann verdiene ich da schön Geld. Und? Give me a big hug. Prologue. East Rutherford, New York. July 50, 2002, I'm sitting in the back of a stretch limo in the parking lot of Continental Airlines Arena, waiting to make my appearance on a televised wrestling show. I've been on television hundreds of times before and hundreds of wrestling shows, but tonight is going to be different, very different. Ja, das ist sehr anspruchsvoll. Ich habe auch kaum einen Satz verstanden, das Englisch, das war so schwierig. So, Ted DiBiase, was haben wir denn hier von Ted DiBiase? The Million Dollar Man. Das hat auch gar keinen anderen Untertitel. Forward interessiert uns nicht. Special Forward interessiert uns auch nicht. Ted DiBiase. Chapter 1. Forced to retire. In 1993, my last wrestling match in the United States was at SummerSlam in Detroit against Razor Ramon. I could have stayed as long as I wanted in World Wrestling Federation. Vince McMahon and everyone in the company had treated me with the utmost respect, but the troubleshooter was wearing well. Auch nicht sehr anspruchsvoll. Also, jetzt lesen wir mal Chapter 16 von Gorgeous George. The outrageous bad boy wrestler who created American pop culture. Chapter 16. Packing them in like marshmallows. Gorgeous George was coming to town, Betty told the children after she hung up the phone. He was returning from New York, having wrestled a good many dates on the way back and traveling the last leg by train. She'd arranged to drive down and pick him up the next morning. He sounded a little down. Betty thought he might have still been upset by that night at Madison Square Garden. She felt, not for the first time, that underneath the surface her husband was an insecure man. Ja, a swerve might cheer him up. In any case, just meeting him at the station, running the dutiful spousal errand. So, wir machen weiter mit dem eigentlichen Programm so dieser Wrestling-Quest-Podcast-Show. So, dann hätten wir noch hier Terry Funk. Ja, ich möchte gerne einmal das Hardcore Diaries Buch von Mick Foley haben. Number one New York Times Bestselling Author. So, was haben wir denn hier für anspruchsvolle Sachen? Wir könnten mal das Kapitel 23 aus Terry Funks Buch Getting Extreme in Japan. Dear Hardcore Diary, sometimes it's all in the pitch. When it comes to presenting creative wrestling ideas, I have come to learn that the presentation of the idea is often more important than the idea itself. I have heard terrible ideas pitched magnificently. Und das ist jetzt anspruchsvoller als die anderen Bücher auf jeden Fall. Aber auch durchaus noch für Thomas Schund Literatur. Oh hier, pass auf, ich lese mal ein... Thomas tut ja gerne das, was ich lese, als Schundliteratur. Ich lese mal... Ja, Wrestling ist auch Schundliteratur, das ist die einzige Ausnahme, die ich gestatte. Okay. So, ich habe hier Terry Funk, More Than Just Hardcore. Thomas hat jetzt gerade übrigens zugegeben, dass hier auch kein literarisch anspruchsvolles Buch dabei ist, sondern es auch Schund ist. Ja, das Gorgeous George ist relativ seriös, weil das ist auch von einem echten Journalisten. Ja, das die anderen sind ja meistens von Autoren von den Wrestling-Firmen selbst. Pass auf, hier sind wir im Kapitel 23, Getting Extreme in Japan von Terry Funk. The final match, billed as a barbed-wired explosion ladder match, turned out not to be all it was cracked up to be. Kind of like the electrified cage match from Halloween Havoc 1989. The idea was we'd have all the stuff in the ring which would be surrounded by explosives. At the 10-minute mark in the match, they would go off, causing an incredible explosion off the ring. Before the match, Cactus and I, also Cactus Jack McFoley, and I went to talk to Asano. We didn't care about the explosive force, the dangers to our own bodies or any of that. We just wanted to know, is this going to work? So, und dann kommt... Und ich hab gerade Lust, das Match zu sehen. Das hat wohl nicht so funktioniert, weil er schreibt dann hier später. And then the huge explosion went poof, poof. That's all there was? Hell, compared to the bombs they used in FMW, these felt like a puff of fresh air. There was nothing to them. They were half as explosions from a half as promotion. I looked at Cactus and he looked over at me and we didn't know what to do. Finally, I stood up in the middle of the ring, put my hands out and said to the fans, why? So, also und ich habe heute für... Wir sollten das Match mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo auf einer DVD gibt. Im Internet bestimmt. Ich gucke keine illegalen Internet-Matches. Nee, YouTube, das ist ja nicht illegal. Das ist YouTube sind auch einige illegalen Sachen drauf. Ja, aber das macht ja nichts. Das guck, nee, trotzdem, das gucke ich nicht. Wenn es illegal ist, gucke ich das. Nee, ich gehe doch auch nicht bei Rot über eine Ampel. Noch nie gemacht. Ne? Nein, nee. Habe ich noch nie gemacht, werde ich nie machen. Und heute habe ich mir noch die Commentaries von Lance Storm als Kindle E-Book geholt. Von der Zeit 1999 bis 2001. Also vom Ende der WCW bis zu seiner Anfangszeit in WWE. Ne? Invasion Engel müsste da noch mit drin sein. 2001. Und die gab es für 3,50 Euro. Und da kann man, das ist ja nicht so furchtbar teuer. Lust mal wieder ein aktuelles Wrestling-Buch zu lesen jetzt gerade. Ja, ich auch, aber im Moment ist nichts auf dem Markt, was mich so richtig reizt. Das, was von Brock Lesnar, das Buch, da habe ich ja jetzt die Leseprobe auf dem Kindle gelesen. Das Inhaltsverzeichnis klingt ja sehr interessant, weil da auch relativ viel aus seiner Wrestling-Zeit und nicht nur aus seiner UFC-Zeit ist. So, da steht dann drin Winning the Title von Undertaker und so weiter. Aber das sozusagen, der erste Teil hat mich nicht vom Hocker gerissen. Die Leseprobe. So, lass uns mal bei TLC weitermachen. Achso, wollen wir noch gar nicht. Denn es geht zum Main Event. Wir hatten ja beide die schon die Hauptattraktion quasi. WWE Championship Triple Threat Tables, Ladders and Chairs Match. Wir hatten ja beide schon gesagt, CM Punk, Alberto Del Rio, The Miz. CM Punk, von CM Punk wissen wir, dass er das kann, aber Miz und Alberto Del Rio in solch einem TLC Match ist vielleicht ein bisschen deplatziert. Allerdings, ich war sehr, sehr positiv überrascht von dem Match. Ich fand das ein sehr, sehr guten Main-Event. Ich auch, zumal ich von Triple-Threat-Matches häufig nicht so begeistert bin, aber in diesem Kontext funktionierte das. Ich muss sagen, ein Triple Threat Match finde ich auch sehr, sehr schön. Ich finde das, was mich beim Triple Threat Match immer stört, ist dieses Künstliche, dass dann einer niedergeschlagen ist und dann immer 5 Minuten fast außerhalb des Rings liegen muss. Ja, das gab's früher. Das wird schon seit langem nicht mehr so extrem gemacht. Ja, das ist auch sehr unglaubwürdig. Aber das ist das, wo ich... Aber ich muss sagen, das war nicht so... An Triple Threat Matches. Das war nicht so das typische Triple Threat. Die waren eigentlich immer alle drei relativ aktiv. Das war ein sehr untypisches Triple Threat, aber es gab ja auch Leitern und Stühle und Tafeln. Tische. Ja, Tafel. Man sagt ja auch die Tafel, an der wir essen. Haben wir hier so einen Klapptisch oder was? Nee, eine Tafel. Ja, also Tische. Die Tafel. Ja, hier sind aber Tische. Tische? Ja. Da keine Tafel? Nee, oder haben wir hier einen Klappstühle? Klapptische. Wieso Klapptische? Ja, weil wir vom Tisch noch nicht Tafeln reden. Achso, haben wir keine Tafeln? Ja. Doch, aber das sind Tische. Achso, Tische. Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen Tisch und Tafel? Nichts, aber das sind Tische. Kann man einen Tisch kann man klappen und eine Tafel nicht? Richtig. Das heißt, im Esszimmer haben wir hier gar keinen Tisch, oder? Nee, das sind Tafeln. Nur um das sicherzustellen. Also, wir wollten nur man kann nicht, die bestimmt irgendwie klappen, aber muss dann nur, wenn falls hier mal irgendwie die Kocheinheit ruft zu Tisch bitte, wir essen, dann muss ich sagen, nein, ich komme höchstens zur Tafel und nicht zum Tisch, weil es gibt hier ja keinen Tisch zum Zusammenklappen. Ihr habt zu Hause auch keine Tische, oder? Ich weiß das gar nicht genau. Ihr habt nur Tafeln? Wahrscheinlich schon. War das jetzt off-topic eigentlich? Wir haben draußen, das war, wir ist haben, zum Indie-Song. Wir haben draußen einen Gartentisch. Einen Gartentisch. Habt ihr da auch schon drauf gewrestelt? Nee. Ist der schon kaputt? Ja, aber nicht vom Wrestling. Hast du da einen Suplex mal drauf gemacht? Nee, also nee. Warum nicht? Nee. Kannst das du darf ich nicht. Also, das wird mir verboten. Also das würde ich jedem Hörer empfehlen, auf jeden Fall mal mit einem Gartenmöbel so einen Suplex vom kleinen Bruder zu testen, ob der Tisch das aushält oder nicht. Wir haben auch Klappstühle. Da kann nichts passieren. Dann müsst ihr nicht glauben, was sie am Anfang bei WWE immer in diesem Spot sagen. Wir müssen vollkommen, dann Profis das ist, und dann doch. Das ist vollkommen ungefährlich. Komm, das ist absoluter Quatsch. Athleten, genau. Guck dir mal Big Show an, das ist kein Athlet. Nee, eben. Also das kann man schon mal aus dem dritten Stock vom Balkon springen und dann mit dem Ellbogen zuerst durch den Tisch. Ja. Man muss das nur vorher aufbauen. Ja. Wir haben auch Klappstühle übrigens. Genau. Aber mir wurde auch verboten, da Leute mitzuschlagen. Warum eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist ja auch albern. Absolut, das ist ja. Da hat man schon so Schüler, da darf man die nicht mehr benutzen. Das ist ja albern, da machen wir aber gleich hier. Das gibt's ja wohl gar nicht. Was soll das denn? Hey, so ein Witz. So, es gibt auf jeden Fall sehr schöne Momente in diesem Triple Threat TLC und dem WWE-Titel von CM Punk. Ich hab leider die Zeit nicht. Also das Match, das ging schon einen Ticken länger. Ich tippe mal so auf 20 Minuten plus. Ja, das also, könnte hinkommen. Das ist also genau richtig für so ein Match. Und es gab zum Beispiel dieses sehr schöne... Wobei CM Punk gegen John Cena ging ja 30 Minuten plus. Ja, dieses Match ist aber mit 20 Minuten plus sehr gut. Ja, gut, sind jetzt nicht... es war Cena war ja auch nicht dabei. Interessanterweise, Cena war bei dem gesamten Pay-Per-View nicht dabei. Was sagst du dazu? Cena wurde aber in dem Spot am Anfang erwähnt. Ja, ja, da ich dachte auch. Also ich da dachte, ich, das ich war so eine Anspielung, der muss ja einfach kommen. Ja, da dachte ich auch. Also ich dachte die ganze Zeit, nach dem TLC, da passiert noch irgendwas, da kommt John Cena rein. Ich dachte vor allem nach diesem Intro, wo Cena noch im Ring zu mir sitzt. Das ist übrigens das gleiche Bild, was sie bei Raw mit Kane nochmal eingespielt haben. Ja, das ist natürlich auch das schon mal. Das ist mir nicht aufgefallen, aber dies, ich weiß, was du meinst. Dies, wo er im Ring liegt und so von oben aufgenommen wird. Ja, und das so alt das, rot ist. Das kenne ich und da dachte ich auch, als ich das Intro gesehen habe, ah, okay, Cena ist doch dabei, machen wir als Überraschung. War nicht. Ja, das war die einzige Überraschung. Und da haben sie bei Monday Night Raw nichts zugesagt. Ja. Warum nicht? Wie viele Minuten haben wir eigentlich? Du musst dann zwischendurch mal Pause machen. Ne? Weil, also auf jeden Fall Ricardo Rodriguez hatte einen sehr, sehr schönen Spot. Da ist er von der Leiter runtergeschubst worden, beziehungsweise er hat CM Punk an die Leiter gekettet. Und CM Punk hat dann einfach diesen Zwischenteil, der die beiden Leiterseiten zusammenhält, hat einfach so abgerissen und die Fessel da runtergenommen. Mhm. Und hat dann die Leiter umgekippt, sodass Ricardo Rodriguez durch einen Tisch, der außerhalb des Rings aufgebaut war, durchgefallen ist. Thomas hatte ja schon erwähnt, Rodriguez ist Wrestler, der kann sowas. Was hatte, ja, wobei selbst das ist für einen Wrestler, das ist ein gefährlicher Spot da. Sah aber sehr, sehr gut aus. Ja, ich dachte auch erst, als ich das erste Mal gesehen habe, hoffentlich ist da nichts passiert, weil das sah sehr nah an der Balustrade aus. In der Zeitlupe hat man dann gesehen, dass er nur zur Balustrade hingerollt ist. Dass er da nicht aufpassen. Es waren nämlich zwei Tische nebeneinander. Er hat dann links auch nur den einen erwischt und er musste auch wirklich aufpassen, wenn er jetzt nicht so früh abgefallen wäre, dann wäre er wirklich wahrscheinlich ins Publikum gefallen. Noch. Mhm. Also das war schon ziemlich wild. Was ich seltsam fand, ist, was hatte denn Ricardo Rodriguez vor? Wollte der den Titel holen? Ricardo Rodriguez wollte den Titel runterholen. Achso, darf man das? Ja, das TLC? Also ich glaube, das wird schon immer gemacht. Ich glaube, das darf man. Wenn er den Titel holt und The Miz ihm den entreißt, wird dann The Miz Champion? Nee. Es gab noch mal ein Segment, irgendein TLC oder ein Leitermatch, gab es noch mal eins, wo jemand oben, ich weiß nicht, Vicky oder so jemand, oben den Gürtel runter, der ist dann aus der Hand gefallen und irgendjemand hat ihn aufgefangen und bevor er auf den Boden gefallen ist und ist dann durch das Auffangen Champion geworden. War das das mit Dolph Ziggler? Ist Dolph Ziggler mal Champion wurde? Nee. Ich weiß es nicht. Also ich erinnere mich jetzt gerade an SummerSlam 2005, Eddie gegen Ray mit Dominik. Ja. Aber das war's nicht. Nee, das war's nicht. Da ging es auch nicht um den Champion, da ging es ja um diese Custom. Ist auch eigentlich egal, weil solche Dinge, die werden von der WWE immer aktuell geregelt und so. Ich habe dem Match übrigens 4 Sterne gegeben. Ja, ich möchte erst noch durchsprechen. CM Punk wurde dann noch so an die Ringecke gekettet und hat dann da das Polster gelöst und hat diese Ringecke da so aufgedreht, bis dann das Seil abfiel. Mhm. Und ja, letztlich hat er dann noch den Titel bekommen. CM Punk besiegt und wird schon. Das war schon sehr gut gemacht. Da dachte ich das auch, wie machen sie das jetzt? Mhm, aber der Leiter, das war relativ zügig, aber dann hat er relativ einfach. Aber bei der Ringecke hat er dann erst gezogen und gemacht und da dachte ich, ja, wie machen sie das jetzt? Ich war mir ja sicher, dass er den Titel nicht verliert, haben auch beide so getippt. Aber dann dachte ich, ja, wie machen sie das jetzt? Und dann hat er angefangen, das Ding abzuschrauben. Und das dann war es auch klar. Ja, aber das, mit den Händen bis es dahin auch kam, da gab es noch so ein paar Szenen, wo sich The Miz dann vor ihn gestellt hat und ihn so ein bisschen provoziert hat, genau. Wo er dann aber nicht aufgepasst hat von der Distanz und dann einen Fuß an den Kopf bekommen hat. Genau, schönen Kick. Das war ganz gut. Ja, aber insgesamt ein sehr Punk hat das dann auch von der Hand abgedreht, also nicht irgendwie mit Werkzeug. Genau, und dann so hat er sehr eindeutig den Gürtel von oben geholt und wurde Champion und das mit 4 Sternen. Ja, und mit dem feiernden CM Punk geht TLC 2011 zu Ende. Ich würde den Match so 4,5 Sterne. Ich habe dem 4 Sterne gegeben. Das war ein sehr gut. Ich muss trotzdem sagen, also 3 gute Matches am Anfang, ein sehr, sehr gutes Match am Ende. Und dazwischen aber auch 1, 2, 3, 4, 5 Matches, die ich nicht besonders gut fand. Nicht besonders gut, aber jetzt auch nicht so ganz schrecklich. Also ich würde mir die durchaus noch ein zweites Mal angucken. Nee. Also insgesamt würde ich durchaus einen Daumen nach oben geben. Also weil DVD insgesamt doch. Ich kaufe mir eh keine DVDs mehr. Also insgesamt Daumen nach oben, weil das kann man durchaus gut gucken. Kann man nichts gegen sagen. Also vor allem der Main Event war sehr überraschend. Also Opener und Main Event waren, denke ich, die beiden besten Sachen. Ja, gut, Tables Match sollte man noch dazu ziehen. Also ich bin am Zweifeln zwischen knapp Daumen nach oben oder Daumen noch in der Mitte. Okay. Eins von beiden. Kann ich nicht genau zuordnen. Worauf werden wir jetzt nur schnell durchsprechen? Was hast du da jetzt? Ich nehme mal meine Unterlagen zusammen. Okay. So, Raw möchten wir nur ganz schnell durchsprechen. Das Wichtige an der Show war eigentlich, dass zum Beginn die ganze Halle so dunkel war. Und da gab es einen Trommelwirbel und wir haben CM Punk durch die Hallenlautsprecher gehört und auf dem Titantron-Bildschirm erschienen dann die Leute von dem TLC-Match. Und er hat gefragt, wer gewonnen hat. Die Antwort war, it's me. Und CM Punk kam dann unter großem Jubel raus. Das gleiche gab dann nochmal mit Zack Ryder und final auch mit Daniel Bryan. Auch alles mal mit Trommelwirbel. Und dann standen die drei Faces, die drei Champions, die drei jungen Champions, Neustars im Ring. Ich finde es übrigens sehr, sehr aufwertend, dass die United States Champion zusammen mit den beiden World Champions im Ring stand. Ja, wobei das war für den Titel war das ganz gut und das irgendwo passt es. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass Zack Ryder vom Gimmick her nicht so ein ernstzunehmender Charakter ist. Der ist halt eher so dieser Spaßcharakter. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Ich finde, als United States Champion kann man den durchaus ernst nehmen. Und CM Punk und Bryan Danielson sind halt so diese sehr ernsthaften Wrestler, die auch immer noch sagen, wir sind Pro-Wrestler und keine Entertainer. Und die beide auch zusammen da ihre Ring of Honor Vergangenheit haben. Ja. Interessant CM war Punk das... CM Punk hatte das ja auch gesagt, vor 10 Jahren haben wir uns schon hier gesehen. Ja, wobei ganz komisch ist, dass dann in Philadelphia diese ECW-Chance kam, obwohl die beiden ja aus Ring of Honor und nicht aus ECW kommen. Ja, CM Punk hatte gesagt, die sind ja jetzt in Philadelphia und er meinte... Beziehungsweise er dachte, Philadelphia wird dieses Bild wohl zu schätzen wissen und dann kommen die ECW-Chance. Ich denke, die kommen einfach automatisch. Mal so einfach. Hatte zwar inhaltlich damit nicht viel zu tun, aber in Philadelphia war halt die Bingo-Wahl. In der nachgestellten ECW, keine Ahnung, was weiß ich. Ja, Bryan Danielson nie. Ja. Zack Ryder hatte auch absolut nichts mit zu tun. Ne, der hatte nicht mal was mit Ring of Honor. Nee, ich glaube, das sind einfach so Chance, die automatisch kommen. Wenn was Wrestling und so, Philadelphia, dann Chance, die ECW. Das bekannteste Match oder die bekannteste Fehde von CM Punk bei Ring of Honor war gegen Samoa Joe, der ja bei TNA untergegangen ist, wo er unter anderem das erste Titelmatch war ein 60-Minute-Draw und war damals, es ist ja jetzt auch schon wieder 10 Jahre her oder so, damals das seit Jahren erste Match in Amerika, was von Dave Meltzer 5 Sterne bekommen hat. Und dann gab es ein Rückmatch, das ging auch wieder über 60 Minuten. Das hatte dann, glaube ich, weiß ich nicht, 4-3-4 oder so bekommen. Und dann gab es auch ein Auflösungsmatch, wo am Ende dann klarer Gewinner nach 20 Minuten stand. Das war dann auch noch gut bewertet, war aber nicht mehr so was Besonderes. Und das eine 60-Minuten-Match habe ich auch auf DVD. Und von Bryan Danielson gab es bei Ring of Honor auch mal so ein super langes Match. 2 out of 3 falls gegen Austin Aries, der ja bei TNA da dieser X-Division-Champion ist. Und das ging tatsächlich über 90 Minuten. Das ist schon mal heftig. Das habe ich auch noch auf DVD. Ja, es wäre schön, wo wir hatten vorhin mal über eine CM Punk DVD Collection gesprochen, wo wir bei der Stone Cold Collection waren. Es wäre, finde ich, ganz interessant, wenn man sich auch mal so weit einigen könnte, dass man mal eine CM Punk DVD halt wirklich mit ROH, WCW und WWE und so weiter rausbringt, mit wirklich allen Stationen. Ja, ROH wird nicht gehen, weil dazu hat WWE die Rechte nicht. Alles eben. Andere wird natürlich gehen. Eben, das ist schade. CM Punk auch bei TNA mal. Ganz kurz. Ja, in der Zeit, glaube ich, als sie noch die wöchentlichen Pay-Per-Views gemacht haben. Ach, ey. Und das war nicht gut. Und er war ja dann auch vor Ring of Honor, glaube ich, bei IWA und diesen ganzen lokalen Promotions. Naja, Ring of Honor hat ja selber damals, als er zur WWE gegangen ist, auch 2 Best-of-DVDs mit CM Punk-Matches in Ring of Honor gemacht. Ich glaube, WWE hätte auch mit der WWE-Zeit mittlerweile schon genug Matches. Das stimmt. Ja. Wobei natürlich schön wäre alle Stationen mal, aber das wird wohl schwierig. Das wird schwierig, ja. Es sei denn, Ring of Honor wird irgendwann vom WWE gekauft oder WWE kauft mal die Rechte. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel, wie macht man das dann mit diesen hervorragenden Samoa Joe Matches? Dadurch, dass die 60 Minuten gehen, kann man die im Prinzip nicht ganz auf so eine DVD packen. Natürlich kann man das. Hast du mit den 3 Samoa Joe Matches hättest du schon eine DVD fast voll. Ja, man braucht ja nicht alle drauf. Man macht das Wichtigste und Gutes. Ja, dann hast du schon mal eine Stunde voll. Ja, macht ja nichts. Das ist schon mal ziemlich viel. So, auf jeden Fall, die 3 Face Champions werden von The Miz, Dolph Ziggler und Alberto Del Rio unterbrochen, also den Leuten, die da letzte Mal die Loser, verloren haben. Die Loser. Ja, steht ein kleiner Brawl. Zack Ryder springt ziemlich unglücklich nach draußen. An der Stelle wirkte der so ein bisschen. Ja, da dachte ich auch. Ist das jetzt so ein bisschen blöd? Ist das jetzt ernst oder was oder wie? Oder hat er sich noch dabei verletzt? Weil der lag da so, der lag da dann so komisch und dann sind auch nochmal CM Punk und Bryan Danielson zurückgelaufen und haben sich um ihn gekümmert. Nee, da hätten sie auch das X-Zeichen gemacht. Aber kurz dachte ich, ob das alles so geplant war, weiß ich gar nicht. Ja. Auf jeden Fall, Johnny Rodriguez kam dazu und setzte für den Main Event ein Match zwischen denen an. Und CM Punk, Daniel Bryan und Zack Ryder konnten Alberto Del Rio, The Miz und Dolph Ziggler via Submission, der Bellock gegen Del Rio, im Main Event besiegen. Das war doch nicht jetzt gleich. Das kam erst am Ende. Ja, ich habe ja gesagt, im Main Event. Und, du bist aber die Zeit jetzt ganz schön gesprungen. Und die 3 Faces, die feiern dann noch im Publikum und haben sich ziemlich bejubeln lassen. Ja. Alle 3 noch ins Publikum, haben sich da feiern lassen, alle auf die Ecke. Ja. Und, war ein sehr guter Main Event und ich fand es auch richtig, dass Bryan Danielson durch einen klaren Aufgabegriff das Match für das Team entschieden hat, weil man ihn dadurch auch ein bisschen aufwertet. Was glaubst du denn mit Bryan Danielson, was der jetzt als Fehde bei SmackDown bekommt? Kommt da jetzt eine Matchserie gegen Big Show? Das will ich nicht hoffen und das glaube ich auch nicht. Die andere Frage ist, wer sonst? Eben. Randy Orton. Ist ein Face. Ist ein Face. Problem. Big Show ist ja auch ein Face, aber da gibt es wenigstens die Geschichte, dass er gegen ihn den Koffer eingelöst hat. Es gab ja jetzt diese Szene, wo der Big Show recht wütend da weggegangen ist aus dem Interview mit Josh Matthews. Er stand da vor der Tür und man weiß nicht genau, wem die Tür gehörte. Ja, ist so. Es gab ja bei Raw auch noch Randy Orton gegen Wade Barrett. Ja, ich möchte nicht jedes Match durchbesprechen. Wieso das denn nicht? Auf jeden Fall, Wade Barrett hat Raw war doch super. Ja, es war super, aber wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Wieso das denn nicht? Wir haben doch noch ewig Zeit. Wade Barrett hat Randy Orton in die Augen gestochen und dadurch eine Disqualifikation eingefangen. Also das geht auch noch weitergehen. Ja, das ist auch komisch, ja? Nee. Ja, jetzt kam wieder ein normales Match und wahrscheinlich gibt es dann auch... Obwohl, die werden doch bei Royal Rumble im Rumble sein, beide. Die werden ja kein eigenes Match. Lass uns mal spekulieren, was beim Royal Rumble die Matches sind. Also wir wissen schon mal, das sollten wir aber noch sagen, Cena Kane bei Raw. Das war noch wichtig. Ja, das wollte ich auch. Erzähl mal, weil ich dachte, weil du dein iPad zur Seite gelegt hast. Ja, ich kann das wohl auf den Kopf. Erzähl mal, was da passiert ist. Groß angekündigt ist hier, Cena kommt raus, aufeinandertreffen mit Kane und so weiter. Und Cena war der Meinung, er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und er möchte das jetzt gerne mit Kane klären. Kane kommt raus. Beziehungsweise erstmal kommt Mark Henry heraus und mit dem gibt es auch ein bisschen Streit. Bis dann eine Feuerexplosion kommt, das Licht geht aus Das Licht geht aus, wir gehen nach Haus, Rabimmel. Ach nee, das war was anderes. Achso. Auf jeden Fall, ja, Kane kommt dann raus, wieder mit der Stahlmaske. Mit der Stahlmaske. Du, das ist ganz schön blöd, wenn er mit dieser Stahlmaske, die müssen ja viel von Stadt zu Stadt fliegen, immer durch die Flughafenkontrolle muss. Das ist ja der Scherz, den sie auch immer bei den Gürteln haben. Die müssen auch immer rausnehmen und zeigen. Und dann sind da viele Grenzbeamten, die dann noch schnell ein Foto haben wollen mit denen. Ja, ernsthaft. Ja. Es gab mal die Gerüchte, es gab noch mal irgendjemanden, der hat sowohl war sowohl Tech-Team als auch ich weiß nicht, US- oder IC-Champion und dann noch Heavyweight-Champion. Also der musste dann mit... Der kann sein, das war Chris Jericho mit Big Show als Tech-Team. Mhm. Und dann hatte er doch noch einen dritten Titel. Der hatte doch drei Titel und die musste er dann immer mit durch den Flughafen kontrollieren. Da hat er schon immer gedacht, na, die haben das nur gemacht, um mich zu veralbern. Nee, auf jeden Fall, Kane kommt dann. Mit der Stahlmaske ist er durch die Flughafenkontrolle gekommen. Ja, die nimmt er dann noch ab. Auf jeden Fall, er steht dann draußen neben dem ja noch verletzten Mark Henry. Und unter der Stahlkappe hat er noch eine andere Maske. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Achso. Und er blickt zu Mark Henry, dreht seinen Blick dann wieder zurück zu John Cena. Also ganz klar, er wirft sein Augenmerk auf John Cena und Mark Henry kann jetzt einfach weggehen. Und dann geht er in den Ring. Cena setzt eher so ein bisschen Gegenwehr ein, aber da bringt auch nichts. Kane hat ihn dann unter Kontrolle. Wirft ihn aufs Kommentatorenpult und drückt ihm da so lange die riesige Hand aufs Gesicht, bis John Cena aus dem Mund blutet. Das ist auch nicht gut, ne? Und geht dann davon. The Claw is back. Das fand ich sehr eindrucksvoll, dass da nicht so normal irgendwie so ein Chokeslam gegen durch den Tisch, der finde ich, hätte weit nicht so gut gewirkt wie einfach nur dieses... Das ist diese Claw, die Druck. Damals von, wie hieß denn der? Das war nicht der Baron von Raschke, sondern, nee, das gibt es ja schon seit, weiß ich nicht, 60er, 70er Jahren. Die Van Erichs, die haben immer diese Claw gezeigt. Wobei das war mehr so, da hast du schon recht, mehr so diese Geschichte von Mankind, nur halt ohne diese alberne Socke. Ne? Da war mehr so im Mundbereich, nicht, diese Claw ist ja auf der Stirn. Das war im Mundbereich. Bei Kane war es wirklich über das ganze Gesicht. Ich fand, es war sehr, sehr beeindruckend. Es hat viel mehr Eindruck gemacht, als wenn Kane jetzt ihm einfach eine Schokselle ist. Genau. Es wirkte wirklich so ein bisschen beklemmend und so. Und genau das soll Kane ja jetzt auch übrigens mit der Maske und so, er wirkt wirklich sehr beklemmend. Also dieses Monster-Gimmick ist sehr, sehr gut ausgespielt. Auch mal mit dem roten Licht und der Musik und so weiter. Also das mit Kane diese Woche. Und was mir noch aufgefallen ist, das fand ich super. Das fiel mir direkt auf, als John Cena reingekommen ist, das T-Shirt war oben angerissen. Mhm. Und am Ende hat Kane das rausgerissen. Ach, ah, okay. Das habe ich nicht gesehen. Das konnte man so extrem klar sehen. Ich dachte, da kommt noch irgendwas. Und es kam. Das musst du dir unbedingt nochmal angucken. Ich werde mal gucken, ob ich da ein Bild bekomme. Oder ich mache irgendwie Screenshot oder so. Das war so klar. Apropos T-Shirts. Es werden ja jetzt auch von WWE offiziell Cena Sucks T-Shirts verkauft. Ehrlich? Ja. Und die Leute, die das kaufen, jetzt hättest du mal abwarten sollen, was ich sage. Die Leute, die sich das kaufen, die haben natürlich irgendwo selber Schuld, ne? Weil das wird natürlich Cena gut geschrieben zu dem Merchandise-Verkauf. Und Dave Meltzer hat sich über die Leute, die so ein T-Shirt kaufen, auch sehr lustig gemacht und hat gesagt, da sollte gleich noch dazu geschrieben werden, Geeks und Idioten. Also wer so ein T-Shirt kauft, ist wirklich seltsam. Ich glaube, wenn wir im April bei der WWE sind, dann brauche ich unbedingt das CM Punk T-Shirt und das Cena Sucks Shirt. Das kriegst du nicht. Das wird verboten. Das wird dann leicht angerissen und dann kommt Kane. Das möchte ich unbedingt haben. Ich habe die Befürchtung, um zurückzukommen zu dieser Kane-John Cena Storyline, dass das nur ein Übergangsprogramm für WrestleMania ist und dass John Cena bei Royal Rumble Kane jetzt entweder bei Royal Rumble schon fertig macht oder die machen nochmal bei Elimination Chamber ein zweites Match. Und dann wird Kane einfach ganz normal von John Cena fertig gemacht und damit ist Kane im Prinzip wieder da, wo er vorher auch war. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon auch, dass es so ein Übergangsprogramm ist, weil immer braucht man dann auch bis Rock Cena. Ja, das finde ich auch okay. Ja, das finde ich auch total okay, aber ich glaube nicht, dass das einfach so... Also ich glaube, das wird so dargestellt, dass zwar Cena als der Gewinner rausgeht, aber dass Kane auch durchaus als Monster weiterleben kann. Mal gucken. Ich habe da so meine Zweifel. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also Royal Rumble, Cena gegen Kane. Wer kommt denn am 2. Januar zurück? Chris Jericho. Ist Chris Jericho dann auch im Rumble? Ja, da gibt es ja so Gerüchte, ne? Aber ich glaube... Welche Gerüchte? Hat er einen Titelkampf bei Royal Rumble? Nee. Ach so. Das sind nicht so Gerüchte, dass er den Royal Rumble gewinnt oder sowas. Ach so, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Und dass er dann halt gegen CM Punk bei WrestleMania, was finde ich auch sehr interessant. Das fände ich super. Ja, das wäre fantastisch. Das also, ich super. Wir sollten vielleicht lieber mal gegen wen würde CM Punk dann beim Royal Rumble jetzt kämpfen? Gegen Miz oder Alberto Del Rio nochmal? Oder R-Truth? Ich denke, da bringt man einfach so eine Zwischendurch-Sache. Mhm. Nee, auf jeden Fall WrestleMania sollten wir mal drauf sprechen kommen, denn die Karte ist dieses Jahr wirklich ziemlich gut. The Rock wissen wir ja noch gar nicht. Rock gegen Cena. Man kann drüber nachdenken. The Rock gegen John Cena. Ja, also das war eine Spekulation. Na, es war es nicht. Wenn, dann wahrscheinlich. Also ich gehe mal ganz stark davon aus. Chris Jericho gegen CM Punk. Es sei denn, CM Punk verliert seinen Titel entweder in der Chamber oder beim Royal Rumble. Es sei natürlich, aber das ist, was momentan am wahrscheinlichsten ist und wo es auch sehr viele Gerüchte rumgibt. Also wir gehen einfach mal davon aus. The Rock gegen John Cena. Das wird Atmosphäre und so alles natürlich fantastisch. Vielleicht nicht das allerbeste Match, aber es wird insgesamt natürlich sehr, sehr gut. Ja, 3-Sterne-Match. Ja. Chris Jericho gegen CM Punk. 5 Sterne. Ja. Undertaker gegen Shawn Michaels. Nee, das ist Quatsch. Triple H gegen Undertaker. Das also kann nach sehr, dem, sehr ja, aber nach dem jetzigen Match von Triple H habe ich die Befürchtung, also Triple H muss entweder einiges tun, um wieder fit zu werden. Also es wird nicht schlecht werden, das Match. Ich glaube, die beiden sind einfach clever genug, dass sie ein gutes Match zeigen. Aber da habe ich noch fast größere Befürchtung als bei dem zweiten Shawn Michaels Undertaker Match, dass sie das nicht halten werden können. So. Dann habe ich gelesen, gibt es wohl momentan, arbeitet die WWE momentan daran, zu bringen Big Show gegen Shaquille O'Neal. Oh. Das könnte durchaus unterhaltsam sein, auch wenn es natürlich jetzt nicht wrestling-technisch so toll ist. Nee. Und das World Heavyweight Championship Match wird, denke ich mal, wieder im Opener zu sehen sein, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde, weil das könnte auch wieder ein technisch schönes Match werden. Also eine sehr gute Card, würde ich mal sagen. Ich überlege gerade, was ist denn das, was könnte denn das World Wrestling Heavyweight Champion Ding sein. Bryan Danielson wahrscheinlich nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Das wäre schön, dann wird es sehr schön werden. Also wenn Big Show gegen Shaquille O'Neal gezeigt werden würde, wäre es auch nicht Big Show. Man könnte Dolph Ziggler als World Heavyweight Champion bringen. Mark Henry dann wieder fit ist? Man könnte Dolph Ziggler bringen. Ja. Wenn, also das fände ich, also wenn, was ich übrigens super fände, wenn beim Royal Rumble Bryan Danielson gegen Dolph Ziggler wäre. Das finde ich super. Das wird als und die auch noch Zeit kriegen. Wird wahrscheinlich Dolph Ziggler gewinnen, was ich schade finde, wenn das nur so kurz ist, die Regentschaft von Bryan Danielson. Aber das wäre wahrscheinlich ein sensationell gutes Match. Also ich wäre ja dafür, dass Dolph Ziggler den Royal Rumble gewinnt. Nee, das soll Chris Jericho ruhig machen. Finde ich auch gut. Dann soll lieber Dolph Ziggler gegen Bryan Danielson gewinnen. Es gab ja auch wieder ein neues Video bei Raw. Dieses von dem Hacker. Also Ein Hacker. Hacker. Nee, auf jeden Fall dieses Video mit dem Mädchen und dem Jungen. Und in ach, der das? Sequenz, ja, da gibt's ja nicht in der so Sequenz hat der Junge, glaube ich, dieses Notizbüchlein von dem Mädchen irgendwie so ein Schultischchen runtergewischt und meinte, ich kann dir nicht mehr helfen. Wobei ich glaube, es war andersrum. Was hat das zu bedeuten? Das Mädchen meinte, ich kann dir nicht mehr helfen und so weiter. Ja, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die WWE überhaupt weiß, was das zu bedeuten hat. Aber es wird immer gesagt, am 2. Januar wird es aufgelöst. Ja, das ist klar. Das wissen wir. Ja, aber ich bin mir nicht was sicher, ist denn am 2. Januar? Raw. Ich bin mir nicht sicher, ob die WWE selber überhaupt eine Ahnung hat, was sie damit will. Was ist denn noch vor Raw? Noch vor dem 2. Januar? Nichts. Doch. Nee. 30. Dezember. Ja, und was ist das? Brock Lesnar gegen Alistair Overeem. Wenn er denn jetzt die Lizenz bekommt mit seinen ganzen Drogengeschichten. Aber das betrifft ja nicht das WWE-Programm. Nee, das ist richtig. Das betrifft das UFC-Programm. Und wir reden gerade über Chris Jericho. Ja, aber es geht ja um einen früheren WWE-Champion. Und Chris Jericho ist ja auch ein früherer WWE-Champion. Ja, das hat damit aber gar nichts zu tun. Und also es gab ja auch Chris Gerüchte, Jericho, dass Brock Lesnar vielleicht mal wieder bei WrestleMania auftaucht. Chris Jericho hat auf jeden Fall jetzt noch bekannt gegeben, dass er genau in dem Zeitraum zwischen WrestleMania und jetzt Anfang Januar die neue CD von ihm aufnehmen will. Neue Album ist. Von Fozzy oder von ihm? Solo? Fozzy. Die Band gibt's noch. Ja. Hab länger nichts mehr gehört, hätte ich auch sagen können, dass er mal irgendwie Solo macht. Aber Chris Jericho, der streut ja gerne solche Informationen. Ja, der macht zurzeit ziemlich viel Werbung für DDP und dieses Yoga-Programm, was die DDP ja als Training anbietet. Da scheint wohl Chris Jericho sehr gut zu gefallen. Man kann auf jeden Fall sehr gespannt sein. Es kann natürlich auch sein, dass wir versucht, Undertaker wieder zurückzubekommen. Und wenn der doch um den Zeitraum noch nicht fit ist, dann bringt man Chris Jericho. Oder andersrum, man will Chris Jericho haben. Wenn man den nicht bekommt, bringt man halt Undertaker als Lösung. Also wenn sie es vertraglich, müssten sie es jetzt geregelt haben. Jetzt kann es nur noch die Geschichte der Fitness und Gesundheit sein. Undertaker müsste jetzt langsam mal zurückkommen, wenn die noch ein bisschen Werbung für ein WrestleMania-Programm machen wollen. Also es wird Undertaker oder Chris Jericho. Ich muss ganz ehrlich sagen, oder JBL. Ich gehe eigentlich momentan relativ stark davon aus, dass Chris Jericho. Ich habe allerdings so ein bisschen im Kopf diese Szenerie, wie der Undertaker zurückkommt. Oder Rey Mysterio. Nee, auf keinen Fall. Da macht ja erst keinen Sinn. Jeff Hardy. Ich habe letztens mit einem unserer Hörer noch drüber nachgedacht. Shawn Michaels. Was denn der Junge und das Mädchen, das ist ja wohl Bruder und Schwester. und welcher WWE-Charakter denn Bruder und Schwester darstellt und so weiter. Shane McMahon und Stephanie McMahon. Ja. Das kann ja nicht sein. Shane das McMahon als Wrestling-Charakter würde überhaupt keinen Sinn machen. Das würde an der Stelle gar keinen Sinn machen. Das ist das Problem. Das macht nämlich überhaupt viel in diese komischen Videos. Ich weiß nicht, ob die WWE das aufklärt oder ob man einfach den entsprechenden Wrestler einfach zurückbringt und das Video, das vergisst man. Fertig. Aber bei Jericho gab es ja auch. Obwohl, es gab ja mal diese Storyline mit Stephanie McMahon, als sie auf seiner Seite war und gegen Triple H. Ob das was damit zu tun hat? Nee, nicht Schwester, aber Schwester von Shane McMahon. Aber kann denn sonst da Sinn machen? Wüsste ich nicht. Nee. Gibt es sonst noch ein Geschwisterpaar? Ich glaube, die WWE weiß das. Paul und Julie Burchill. Ja, Bruce und Domino. Das sind noch keine zwei Schwestern. Nee, nicht diese andere, die da M&M. War. Ja, da dachte ich auch noch dran. Deuce und Domino, ne, die Frau, die da auch immer bei ist. Deuce, Domino und... Ja, wie hieß denn die? Peggy Lee? Nein. Peggy Lee war ja bei dem Honky Tonk Man. Ich hab keine Ahnung, wie die heißt. Cherry. Aber nicht Sherry Martell. Nee, Sherry einfach. Ach so. Und nicht Peggy Sue. Ach, hör auf. Peggy Sue war beim Honky Tonk Man. Weißt du das noch, Honky Tonk Man? Weißt du das noch? Ja, als Interkontinental. Ach so, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Als er der am längsten regierende Interkontinental Champion aller Zeiten. Viele Leute war. Im Internet, die denken jetzt auch schon drüber nach, jetzt wo Daniel Bryan, CM Punk und Zack Ryder Champions sind, ob da jetzt so diese große Kehrtwende kommt in die Richtung der, und wo jetzt auch noch Cody Rhodes Booker T gewonnen hat, in die Richtung Neustars als Champion, aber ich glaube, da interpretiert man auch zu viel rein. Es kommt jetzt darauf an, wie die Einschaltquoten sind. Ich habe ja die Befürchtung, John Cena war ja auf dem Pay-Per-View nicht dabei. Und wenn jetzt die Verkaufszahlen vom Pay-Per-View schlecht sind, dann gibt man CM Punk die Schuld und dann wird er wieder früh den Titel verlieren. Und Bryan Danielson, muss man mal sehen, habe ich tatsächlich, wie gesagt, die Befürchtung, die wollten nur, dass er den Koffer losfährt. Ja. Obwohl, als Wrestler ist er super. Der wird auch in der WWE immer einen Platz haben, aber meistens wohl in der Midcard, einfach um die Leute zu guten Matches zu führen. Ich hatte auch gelesen, dass er eigentlich erst im Februar Champion werden sollte. Oh, das wäre ja das wär für WrestleMania sehr gut. Mark Henry und so weiter. Dann wäre er trotzdem noch im WrestleMania Main Event. Weil zwischen Februar und März ist noch was? Nee, es ist Royal Rumble, Elimination Chamber und dann ist WrestleMania, ne? Oder ist da noch was dazwischen? Nee, warum? Nee. Dann wäre er nicht im Main Event unbedingt. Wir können den ja auch noch verlieren dann. Also, du meinst bei einer TV-Show? Ja. Im Februar ist auf jeden Fall die WrestleMania, das ist am 1. April. Februar ist aber Elimination Chamber, ja, oder? Oder ist die erst im März? Das kann auch sein. So, dann wollen wir mal zum Ende kommen. In einer Viertelstunde müssen wir hier und vorher müssen wir noch... Ja, das war... Achso, wir wollten noch den Witz der Woche erzählen. Ja, mach das bitte. Und zwar folgendes. Ach nee, du hast ja schon. Physiker. Du hast ja schon einen guten Physiker. Witz. Physiker-Witz. Ja, komm, ich habe einen super Physiker-Witz. Ich mag Physik. Du kennst dich auch mit Physik, oder? Nee. Pass auf. Ein Neutron steht vor einem Türsteher an der Disco und will rein. Da sagt der Türsteher zu ihm, sorry, heute nur geladene Gäste. Ich weiß nicht, wo du den mal her hast, aber... Das ist doch ein super Witz, oder? Kann man nichts gegen sagen. Ich höre quasi die Hörer vor Lachen sich auf dem Boden krümmen. Ja, Dropkick Drama... Wie lange nehmen wir denn schon auf? Lest mal ab. Kann ich sehen. Dropkick Drama 164, beziehungsweise Wrestling Fieber Dropkick Drama 1. Wir wollten doch noch Review von TLC, Money in the Bank machen. Nee. Thomas, Das ist an dir, jetzt die letzten Worte dieses Podcastes zu sprechen. Und ich fordere übrigens an dieser Stelle auch sehr gerne ein bisschen Kritik, Kommentare, Anregungen und so weiter von den Hörern auf wrestlingfieber.de. Ich denke, mir wird auch irgendwo ein Kommentarfeld angeboten. Ich will keine Kritik hören. Nee, du nicht. Ich will keine Kritik hören. Also wer kritische Äußerungen... Der fliegt sofort raus. Kritische Äußerungen von sich gibt, der wird gesperrt, gestalkt. Ich bin Administrator auf Wrestling Fieber, also passt lieber auf, ich sperre euch alle. Ich bin Administrator auf Facebook. Ach so, das wollte ich euch noch sagen. Über Weihnachten müssen wir leider Facebook abschalten, damit die Leute auch schön ihre Weihnachtslieder singen. Also nicht irgendwie, nicht bei Herrn Facebook anrufen. So, sind wir fertig? Mark Zuckerberg. Wie der wohl Weihnachten feiert. Egal. Jetzt kommen nochmal die letzten Worte. Achso. Palim.